Ja gut, herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion Was ist eine linke politische Organisation? Veranstaltet von der Platypus Affiliated Society. Bevor wir mit der Diskussion beginnen, würde ich noch ein paar Worte verlieren in eigener Sache. Platypus ist ein Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung im Ziel einer praktischen Re- und Neuorganisation einer marxistischen Linken. Wir veranstalten öffentliche Podien, so wie heute, sowie Lese- und Diskussionskreise im Hinblick auf überkommene und ungelöste Probleme und Aufgaben der Alten, das heißt 1920er und 1930er, der Neuen, 1960er und 1970er und der postpolitischen, das heißt 1980er und 1990er Jahren und der Möglichkeit emanzipatorischer Politik heute. Ein Hinweis noch: Nächste Woche beginnt dann unser Ferienlesekreis zur Geschichte der zweiten und dritten Internationale hier im Studierendenhaus im K2 ab 18 Uhr. Zudem seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Außerdem veröffentlichen wir monatlich die Platypus Review, die hinten kostenlos ausliegt. In der Platypus Review transkribieren wir Veranstaltungen wie heute. So zum Beispiel in der Ausgabe 74, wo die Podiumsdiskussion, die in Kanada zu dem Thema stattgefunden hat, also What is a political party for the left, transkribiert wurde. Für weitere Informationen könnt ihr euch gerne in unserer E-Mail-Liste eintragen, die Domi und Freddy gleich rumgehen lassen werden, die aber auch hinten ausliegt. Und dann kriegt ihr immer Informationen über das, was wir so veranstalten und machen. Nun aber zur heutigen Veranstaltung, also zum Ablauf erstmal. Zu Beginn wird jeder Sprecher ein 8-minütiges Eingangsstatement zu Fragen abhalten, die wir ihn vorher geschickt haben. Dann wird es auf dem Podium eine Antwortrunde geben. Und dann werden wir noch ausreichend Zeit haben für Fragen aus dem Publikum. Also den meisten Teil haben wir dann eingeplant für Fragen aus dem Publikum. Dann würde ich die Sprecher vorstellen. Also ganz zu meiner Linken sind die beiden Vertreter der Antifa Kritik und Klassenkampf, das heißt der ehemaligen Campus Antifa, sie haben sich umbenannt vor einem Jahr, Max und Markus. Sie haben unter anderem in letzter Zeit Beiträge geschrieben zur Organisationsfrage, die man, glaube ich, auch unter anderem vorne finden kann, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, ihr Pamphlet heißt Der kommende Aufprall und beschäftigt sich mit den antiautoritären Organisationsdebatten der 1970er Jahre, die gewissermaßen hier wieder aufgegriffen werden. Dann direkt zu meiner Linken ist Thomas Seibert, Mitglied des Instituts für Soziale Moderne, Philosoph, Autor und politisch aktiv seit den 1970er Jahren und Mitglied der interventionistischen Linken. Dann direkt zu meiner Rechten ist Daniel Beruzzi, Mitglied der SAV im Bundesvorstand. Er ist freier Journalist, unter anderem für die Junge Welt und hat kürzlich im VSA-Verlag seine Doktorarbeit veröffentlicht über Wettbewerbspakte und linke Betriebsratsopposition. Dann ganz zu meiner Rechten ist Matthias von der Gruppe Arbeitermacht. Er ist ebenfalls schon sehr lange politisch aktiv und ist freigestellter Betriebsrat in der Automobilindustrie. So, jetzt, es werden sicherlich noch nicht alle die Beschreibung gelesen haben. Ich werde jetzt nochmal einführend unsere Beschreibung vorlesen und dann starten wir in der Diskussion von der rechten Seite beginnend an. Was ist eine linke politische Organisation? Trotz der vielen unterschiedlichen Strömungen und Tendenzen ist der vielleicht wichtigste Streitpunkt der heutigen Linken die Frage der Organisation. Nach der Wirtschaftskrise von 2008 und ihren Nachwirkungen formierte sich anschließend an den arabischen Frühling und Occupy Wall Street verschiedene Projekte für eine linke Einheit und postpolitische Tendenzen, die in der Tradition der 1980er und 1990er Jahre stehen. Diese Perspektiven fanden Ausdruck in Hartz und Negris Theorie des Empire, John Holloways Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, das Manifest des kommenden Aufstands, des unsichtbaren Komitees und das Communique from an Absent Future der kalifornischen Studierendenproteste. Zur selben Zeit formiert sich in Griechenland Syriza und in Spanien die neue Partei Podemos, welche die marxistische Linke ebenso wie die etablierten Gewerkschaften als Teil der politischen Kaste ablehnt. Während die Partei Die Linke sich scheinbar selbstsicher an Koalitionsregierungen beteiligt. Parallel dazu wuchs die Krise der orthodox-marxistischen Organisationen in den englischsprachigen und westeuropäischen Ländern, die charakterisiert wurde als die Krise des real existierenden Leninismus. In den fortgeschrittensten kapitalistischen Ländern, neue Publikationen wie das Jacobin Magazine N+1 und das Endnotes Journal traten unter dem Label Millennia Marxism in Erscheinung. Damit in Beziehungen stehend entwickelte sich eine Diskussion über das Vermächtnis der marxistischen Prinzipien politischer Organisation zurückreichend in die Zeit der Zweiten Internationale, also 1889 bis 1914, sogenannten Neokautskianismus, beispielsweise in Lars Lee Revisionist History of Lenin und dem Buch von Mike McNair, Mitglied der Communist Party of Great Britain, mit dem Titel Revolutionary Strategy von 2008. Die vielleicht wichtigste Frage, der sich eine internationale Linke heute gegenüber sieht, reicht zurück bis zu Marx' Streit mit den Anarchisten in der Ersten Internationale. Was würde es für die Linke heute bedeuten, politisch in Aktion zu treten? Dennoch scheint die Organisationsfrage für die Linke mehr Probleme zu erzeugen, als sie löst. Politische Organisierung erscheint unerlässlich für jede langfristige Perspektive über das Auf- und Abebben von Bewegungen hinaus. Dennoch haben Organisationen und Parteien als Aggregat politischer Aktionen und Unzufriedenheit, die auf die Revolution hinarbeiteten, in der Geschichte ein ambivalentes Erbe. Sie haben gleichwohl die Rationalisierung politisch ineffektiver Strategien, wie auch die Schaffung eines Nährbodens für Opportunismus, das heißt Reformismus und Karrierismus etc., ermöglicht. Heutzutage ist die Idee einer Organisation oder Partei als Mittel und nicht als Selbstzweck, wodurch die Notwendigkeit zur Transformation der Gesellschaft vorangetrieben wird, theoretisch und praktisch schwer vorstellbar. Aus diesem Grundzustand der Politik ohne Organisation scheint gegenwärtig nur eine Affirmation der Unbeständigkeit und des fortwährenden existierenden Kapitalismus zu folgen. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an. Wenn du das direkt dann auf der anderen Seite anfängst. Ich soll an der anderen Seite anfangen? Dann würde ich sagen, weil die Schichten sind auch ein bisschen schüchtern gewissermaßen, natürlich auf der rechten Seite hier. Ich bin auch schüchtern. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, das ist ja eine illustre Runde, deswegen bin ich gespannt, was da jetzt rauskommt, weil es ja sehr unterschiedliche Strömungen sind, die hier repräsentiert sind, aber vielleicht wird es eine sehr spannende Diskussion. Ich finde, dass man die Organisationsfrage nicht unabhängig diskutieren kann von den Inhalten und Zielen, die man verfolgt, logischerweise. Und deswegen wollte ich erstmal was zu den Zielen sagen. Die sozialistische Alternative SAV, von der ich jetzt hier spreche, vertritt, das ist grundsätzlich die Überwindung der kapitalistischen Klassengesellschaft und ein Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, wo die Produktionsmittel kollektiviert, vergesellschaftet sind, demokratische Arbeiterkontrolle herrscht, also dass die abhängig Beschäftigten, die Masse der Bevölkerung selber über ihr Schicksal, aber auch über die Bedingungen der Produktion und die Verwendung der Produkte und so weiter entscheidet. Für mich ist das ganz klar, dass das nicht viel damit zu tun hat, was es in den ehemaligen sich sozialistischen Ländern gegeben hat. Also in der DDR oder Sowjetunion oder so, das würde ich als bürokratische Arbeiterstaaten bezeichnen, aber nicht als sozialistische Länder, um das kurz anzudeuten, das ist jetzt nicht die Debatte, aber ich denke, dass es auch klar ist, für uns ist klar, dass es nicht eine solche grundlegende gesellschaftliche Veränderung nicht herbeigeführt wird durch dass man im Parlament irgendwie nur Mehrheiten bekommt und dann im Bundestag einen Beschluss fasst, dass jetzt der Sozialismus eingeführt wird, sondern dass da eigentlich dann ein revolutionärer Bruch dafür notwendig ist, so eine Gesellschaft herbeizuführen. Und ich denke, dass eine Erkenntnis der Geschichte ist schon, dass die notwendig ist, dass es, um diesen Bruch erfolgreich herbeizuführen, und eine neue Gesellschaft sozusagen ins Leben zu bringen, dass da auch eine revolutionäre Partei, revolutionäre Organisation notwendig ist oder auch vorher schon existieren muss mit einer starken Verankerung in der Arbeiterklasse. Und ich denke zum Beispiel jetzt geschichtliche Erkenntnis, also russische Revolution zum Beispiel, warum war die russische Revolution erfolgreich 1917, während die deutsche Revolution 1918 gescheitert ist, meiner Ansicht nach, das viel, nicht nur, aber viel auch mit dem Fehlen einer kohärenten revolutionären Organisation da zu tun, also wo, jetzt auch nicht drauf eingehen, aber so als Stichwort, wo die deutschen Revolutionäre sozusagen nicht frühzeitig den Bruch mit der SPD vollzogen haben, auch nicht den Aufbau einer eigenen revolutionären Organisation vollzogen haben oder begonnen haben. Ja, die SAV will mithelfen, so eine revolutionäre Massenpartei aufzubauen, die eine Verankerung in der Arbeiterklasse hat und eine Rolle spielen kann. Das heißt jetzt nicht, dass die SAV sagt, wir sind die, also schon mal gar nicht die SAV von heute, ein paar hundert Leuten in Deutschland, dass wir jetzt die revolutionäre Organisation sind, aber wir meinen schon, dass wir mit unseren Programm und Methoden einen Kern einer solchen revolutionären Organisierung darstellen können in der Zukunft. Es ist klar, dass wahrscheinlich die meisten mit dir auch so sehen, dass man kein Problem mehr auf nationaler Ebene lösen kann, schon gar nicht den Sturz des Kapitalismus, gesellschaftliche, grundlegende gesellschaftliche Veränderungen. Deswegen klar auch eine Notwendigkeit, sich international zu organisieren. Die SAV ist Teil internationalen revolutionären Organisationen, des Komitees für eine Arbeiterinternationale, Committee for Workers International, mit in Sektionen und Gruppen in über 30 Ländern auf allen Kontinenten. Auch viel kleiner, ein bisschen größer. Aber jedenfalls den Anspruch auch, dass man sich international organisiert und dass auch der Sturz des Kapitalismus ein Prozess ist, der international stattfindet und nicht auf nationaler Ebene beschränkt ist. Ich muss mir ab und zu die Zeit zeigen, ja? Ja. Ich finde, dass klar ist, dass eine Revolution und vor allem der Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft nur durch die Selbsttätigkeit der Massen passieren kann. Also nicht, wenn das alle Versuche, die quasi so Substitutionalismus zu betreiben oder Stellvertretertum, also stellvertretend für die Klasse quasi zu handeln, dass sie alle gescheitert sind, ob das jetzt individueller Terror mit der RAF oder die Guerilla-Bewegung in Südamerika oder auch Versuche allein durch im Parlament stärker zu werden und da dann progressive Maßnahmen durchzusetzen, also allein durch Wahlen im Parlament die Gesellschaft zu verändern, dass das auch alles nicht funktioniert hat. Und dass deswegen also dieser Spruch, die Befreiung der Arbeiterklasse kann nur das Werk der Arbeiter selbst sein, das finde ich, hat zur Schlussfolgerung, die ich daraus ziehe, ist, dass eine revolutionäre Organisation auch die Pflicht hat, nicht nur eine revolutionäre Fahne zu entwickeln, revolutionäre Programme und Methoden zu entwickeln, sondern auch die Klassenorganisationen oder mitzuhelfen, die Klassenorganisationen praktisch und auch politisch ideologisch aufzubauen. Und das, denke ich, gilt eigentlich besonders heute. Also ich denke, dass wir in der heutigen Situation eher vor der Situation des Neuaufbaus der Arbeiterbewegung stehen, also nach dem Zusammenbruch des Stalinismus, dem Rechtsruck oder Verbürgerlichung der Sozialdemokratie, auch dem Rechtsruck der Gewerkschaften und der Entleerung der Gewerkschaften zum Teil, dass da sich die Aufgabe stellt, eigentlich die Arbeiterbewegung wieder neu aufzubauen. Und das auf allen Ebenen, also organisatorisch als auch politisch, ideologisch, aber auch auf allen Ebenen im Betrieb, in den Gewerkschaften, sozusagen die Gewerkschaften als Klassen, als Einheitsfrontorganisation der Klasse wieder aufzubauen, wieder stärker zu machen und auch auf politischer Ebene Aufbau einer politischen Partei der Arbeiterklasse, der Arbeiterbewegung. Meiner Ansicht nach ist eine Erkenntnis aus der Geschichte, dass das Bewusstsein der Masse nicht springt zu revolutionären Schlussfolgerungen, sondern dass das ein Prozess ist, der, also Individuen können natürlich schon springen, aber dass die Masse eher verschiedene Stadien im Bewusstsein durchläuft, also reformistisches Bewusstsein, linksreformistisches, zentristisches Bewusstsein entwickelt und auch sich jeweils organisatorische Ausdrücke für diese Bewusstseinsentwicklung finden, also in Form von Parteien, Strömungen und politischen Organisationen. Und in diesem Sinne würden wir jeden Schritt, der in Richtung Aufbaus von unabhängigen Klassenorganisationen geht, begrüßen und auch unterstützen. Also meiner Ansicht nach müssen auch Revolutionäre an solchen Prozessen teilnehmen, dürfen nicht sozusagen nur daneben stehen, sondern müssen an den Prozessen der politischen Neuformierung der Arbeiterbewegung teilnehmen und sie vorwärts treiben. und da nicht sozusagen den revolutionären Anspruch ansetzen, das müssen sofort revolutionäre Organisationen sein, sondern wenn wir davon ausgehen, dass das Massenbewusstsein sich nicht in diesem Sprung entwickelt, sondern notwendige Zwischenstufen nimmt, dass das dann auch den organisatorischen Ausdruck findet, zum Beispiel in den angesprochenen Parteien Syriza, Podemos, auch hier in Deutschland finde ich mit der Entstehung BSG und dann der Weiterentwicklung Linkspartei. Das würde ich alles sagen, dass das Fortschritte sind, also Fortschritte im Sinne von Aufbaus von politischen Klassenorganisationen und trotz ihres reformistischen, teilweise, jetzt würde ich von meinem Standpunkt aus sagen, politisch verwirrten Charakters oder so, würde ich trotzdem sagen, dass das positive Ansätze sind, wo es darauf ankommt, die weiterzutreiben, politisch weiterzutreiben und organisatorisch weiterzutreiben. Das gilt für mich auch für die Linke hier in Deutschland. Ich finde es falsch, wenn Revolutionäre da sich die Hände nicht schmutzig machen wollen und sozusagen in ihrem revolutionären Elfenbeintürmchen bleiben und da revolutionäre Wahrheiten verkünden, aber nicht in solche Prozesse dann eingreifen. Also ich finde, wir müssen als Revolutionäre eingreifen daran und den fortschrittlichen Teilen der Klasse helfen, sozusagen die richtigen Schlussfolgerungen oder Schlussfolgerungen in Richtung Notwendigkeit einer sozialistischen Revolution, sozialistischen Umgestaltung zu ziehen. Und das ist auch der Grund, warum die SAV in Deutschland nicht nur in den Gewerkschaften arbeitet. Das ist für uns auch selbstverständlich, dass wir in den Gewerkschaften als Einheitsfrontorganisation arbeiten, die dafür kämpferische und demokratische Politik eintreten, sondern dass wir auch als marxistische Strömung innerhalb der Partei Die Linke tätig sind, dafür konsequent linke Positionen, eintreten, auch gegen die angesprochene Regierungsbeteiligung, die Beteiligung an kapitalistischen Regierungen, dass wir das innerhalb der Linken auch massiv, natürlich auch öffentlich massiv bekämpfen. Wir arbeiten da gemeinsam mit anderen zusammen, also sind da auch nicht da, dass wir jetzt sagen, wir sind die Einzigen auf weiter Flur, sondern trotz inhaltlicher Unterschiede sind wir da mit anderen linken Strömungen innerhalb der Partei Die Linke, in der AKL, zusammengeschlossen, also antikapitalistische Linke. Und auch wenn wir haben nicht die Hoffnung irgendwie, dass Die Linke als Partei insgesamt zu einer revolutionären Partei werden könnte, aber wir meinen trotzdem, dass die weitere Entwicklung der Linken und die Kämpfe, die darum stattfinden, dass das wichtig ist beim Aufbau von neuen Klassenorganisationen, politischen Klassenorganisationen und auch bei der Entwicklung von Bewusstsein. Und ich finde es falsch, sich da rauszuhalten. Also zusammenzufassen, ich spreche einfach mit Dual Task, also zwei Aufgaben, die wir haben, Aufbau einer revolutionären Organisation, Aufbau, Entwicklung von Kadern, Ausbildung von Kadern und auf der anderen Seite teilnehmen und mithelfen beim Aufbau, beim Wiederaufbau der Arbeiterbewegung. Alles klar, vielen Dank, Daniel. Dann gebe ich weiter. Okay, also dann auch von meiner Seite. Ich bin ja schon etwas länger politisch aktiv und habe deswegen mehrere Organisationen überlebt, die es nicht mehr gibt. Ich bin immer noch da. Das Kontinuum, das es gibt, könnte ich an dem Begriff autonom festmachen. Von meinen Anfängen her kann ich sagen, war ich präautonom, weil es Autonome so noch gar nicht gegeben hat. Dann gab es die Autonomen. Und heute bin ich in der interventionistischen Linke primär, die sich bei all ihren internen Unterschieden im Konsens doch als eine postautonome politische Organisation versteht. Politische Organisation nehme ich jetzt wichtig, weil die Fragen, die Sie uns geschickt haben, da war ein Unterschied gemacht zwischen politischer Organisation und Partei. Darauf komme ich nochmal zu sprechen. Innerhalb der IL gehöre ich insofern zu einer Minderheit, als seit, glaube ich, einem oder anderthalb Jahren die Organisation jetzt sich auch als Organisation versteht und nicht mehr nur als Organisierung und auf Ortsgruppen aufruht. Es gibt aber auch abweichende Möglichkeiten, also nicht alle müssen in einer Ortsgruppe sein. Ich bin deswegen auch Einzelmitglied. Für den heutigen Tag hat es die Konsequenz, wie auch anderswo, dass ich gehalten bin, ausdrücklich zu sagen, dass ich aus der IL spreche, aber nicht für die IL spreche. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für andere Leute. Also wenn es Wortmeldungen gibt, die wirklich abgesprochen sind und wo es einen Prozess vorher gab, dann kann man sagen, das sagt jetzt die IL. Ansonsten darf jede und jede an politischen Debatten teilnehmen und sagen, dass sie, wie ich das jetzt hier tue, aus der IL spricht. Die Organisationsfrage ist jetzt tatsächlich die wichtigste politische Frage. Vielleicht ist die politische Frage schlechthin. Und sie versteht sich trotzdem nicht von selbst. Man muss immer beantworten, warum organisieren und sollte sich auch immer erinnern, dass es eigentlich viel schöner ist, unorganisiert zu sein. Dass man sich also klar machen muss, warum man eigentlich einer Organisation beitritt und politisch organisiert arbeiten will. Ich habe das immer getan, die einzige Zeit, wo es keine Organisation gab, bei der ich mitmachen wollte, habe ich auch dann politisch nichts getan, weil politische Aktion, glaube ich, tatsächlich organisiert erfolgen sollte. Jetzt zur Begründung, warum man organisiert sollte, auch da muss ich jetzt in die Geschichte zurückgehen, aber ich gehe nicht auf 1917 zurück, sondern ich würde zunächst mal das für unsere Zeit, glaube ich, relevante Epoche nehmen. Da würde ich jetzt im engeren Sinne sagen, das ist die Zeit jetzt ab 2008, also auch ab dem Ausbruch der Krise, die man Eurokrise, Finanzkrise, was immer auch nennt. Ich würde nach wie vor, aber das ist nur eine These, da lasse ich mich gerne belehren, ich würde eigentlich sagen, dass wir gegenwärtig noch immer sind in sowas, was ich nennen würde, Phase 2 der globalisierungskritischen Bewegungen, also das, was man zurückdatiert auf die Demonstration Seattle 1999 und was sich dann bis heute, glaube ich, mit so viel Ähnlichkeit und Übereinstimmung durchzieht, dass ich sagen würde, wir stecken immer noch im Prinzip in dieser politischen Epoche, also ab 99 auch auf Seattle, wenn es auch einen deutlichen Bruch gegeben hat, weswegen ich von der Phase 2 spreche, und den würde ich daran festmachen, dass im ersten Aufbruch der Globalisierung, sogenannten Globalisierungskritischen Bewegung, das sagt man heute so nicht mehr, ist auch okay so, aber dennoch glaube ich, dass wir in dieser Phase sind. Im ersten Aufbruch haben diese Bewegungen ihren Konsens darin gehabt, die Machtfrage, die sogenannte, definitiv nicht stellen zu wollen oder sogar ganz gegen das Stellen der Machtfrage zu sein. Das hat sich lange durchgehalten. Das erwähnte Buch Die Welt verändern, ohne die Macht zu ergreifen, ist ein sozusagen theoretischer Ausdruck dieser Position. Ich glaube, dass sich das in der Erfahrung des arabischen Frühlings zunächst geändert hat, weil erstmals seit sehr langer Zeit so prominent die Machtfrage gestellt werden konnte, wenn sie auch fatal gescheitert ist. Dennoch ist sie dann im Raum geblieben und im europäischen Raum hat sie sich natürlich über den griechischen Prozess neu gestellt und neu brennend gemacht, weil wir die gegenwärtige Regierung in Europa, jedenfalls seit 1975, also seit der portugiesischen Revolution, sind wir nie mehr in so einer Position gewesen. Was bedeutet es jetzt zu sagen, dieser Zusammenhang einer Bewegung ab 1999 in gewisser Weise in globaler Dimension? Das eine ist, ich würde sagen, die Kämpfe und die Bewegungen, auf die wir uns beziehen, sind primär eher antineoliberale Kämpfe, als dass sie definitiv durchgängig antikapitalistisch wären. Sie sind antineoliberale Kämpfe, sofern wir jetzt das Ganze dieser Kämpfe betrachten, der Bewegung. Sie ist eine sehr breit gefasste Bewegung, auch eine sehr breit gefasste Linke, in einer definitiv minderheitlichen Position, aber nicht mehr so aussichtslos, wie das mal der Fall war. Und es ist eine Linke, die, auch wenn es früher schon sogenannte Internationalen gegeben hat, so massiv der Frage einer unmittelbaren praktischen transnationalen Vernetzung ausgesetzt ist, wie man das, glaube ich, von keiner Linken vorher sagen kann, was die Dringlichkeit der Fragestellung angeht, nicht was die erteilten Antworten angeht. Indem ich das sage, sage ich natürlich gleich, dass das Projekt, auf das ich mich im Grunde beziehe, aktuell durch die Entwicklungen in Griechenland gleichzeitig in einer massiven Krise ist. Also genau in dem Augenblick, in dem es den ersten Durchbruch in Europa seit 1975 gab, gibt es auch eine massive Krise, die in gewisser Weise tendenziell alles wieder in Frage stellt, was man sich so zwischenzeitlich ausgedacht hat. Jetzt würde ich noch einen Schritt weiter zurückgehen, würde sagen, welche beiden Punkte sind für mein Verständnis von Organisation nach wie vor entscheidende Markierungen. Das eine würde ich sagen, nach dem Mai 68, das heißt, nach einer Zeit, und da habe ich einen Unterschied wahrscheinlich zu allen hier auf dem Podium, in unterschiedlichem Maß, nach einer Zeit, in der klar geworden ist, dass das Ganze der Kämpfe und Bewegungen nicht mehr unter dem Titel Arbeiter- oder Arbeiterinnenbewegung gefasst werden kann. Der bekannte Ausdruck dafür ist das Manifestwerden der neuen sozialen Bewegungen in der Folge des Mai 68, Frauenbewegung, Umweltbewegung, Jugendbewegung, Solidbewegung, was immer es da gab. Nicht, dass es das früher nicht gegeben hätte, aber vor 68 war der Primat der Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung nicht in Frage zu stellen. Er hat es zum Teil sogar verdeckt, dass es diese anderen Kämpfe immer schon gegeben hat. Seit 68 kann man das nicht mehr tun. Seit 68 haben wir es mit heterogenen sozialen Bewegungen zu tun. Und ich glaube nicht, dass man diese Bewegungen, diese Kämpfe noch einmal unter dem Primat einer, in dem Fall der Arbeiterinnenbewegung, stellen kann. Das wäre der erste historische Punkt, an dem ich entschieden festhalten würde. Der zweite ist ähnlich, es geht da auch um ein Manifest werden, da würde ich 1989 nehmen als entscheidende Markierung. Auch da wegen eines Manifestwerdens. Nicht, dass es das Problem nicht immer schon gegeben hätte. Es gab immer schon in den modernen sozialen Kämpfen ein Demokratieproblem. Dieses Demokratieproblem ist sozusagen seit 1989 so manifest und so unausweichlich geworden, dass wir in gewisser Weise sagen können, so sehr wir von links rigoros und auch radikal über die bürgerliche Demokratie hinausgehen, insbesondere über eine, über eine Definition von Demokratie als repräsentativer Mehrheitsherrschaft, dennoch darf es kein Zurück hinter das geben. Wer diese Erfahrung nicht anerkennt, diese 89er Erfahrung, ist meines Erachtens in der Tendenz nicht links. Es gibt zwei weitere Gründe, die, glaube ich, sozusagen einen Bruch und eine Distanznahme zur Geschichte der Kämpfe einlegen. Das ist die Ökologieproblematik, die meines Erachtens alles Denken, Herangehensweise aus der Klassenproblematik sprengt. Und das, was nicht heißt, dass sie davon getrennt wäre, aber sie sprengt es. Und das zweite taucht jetzt auf über die Problematik des sogenannten Fundamentalismus. Auch das Problem lässt sich meines Erachtens nicht mit dem klassischen Register der Linken lösen. Sprung jetzt zu dem gegenwärtigen, was bedeutet Organisation. Euer Unterschied, den ihr gemacht habt zwischen politischer Organisation und Partei, halte ich für entscheidend. Ich nehme zur Kenntnis, dass wir es wiederum nicht zufällig seit 89 in vielen Ländern der Welt, auch in Deutschland, mit dem Vorliegen von parlamentarischen Linksparteien zu tun haben, die zumindest von ihrem Anspruch her weder marxistisch-leninistische Parteien noch sozialdemokratische Parteien sind. Syriza, die Arbeiterpartei in Brasilien, die Linke hier in Deutschland, Rifondazione, die Kommunista in Italien, ganz verschiedene parteipolitische Projekte, Podemos, die alle diese Gemeinsamkeit haben, dem Selbstverständnis, dem Anspruch nach nicht sozialdemokratisch und nicht ML zu sein, von diesen abgesetzt. Deren Vorliegen nehme ich zur Kenntnis. Ich glaube ebenfalls, dass radikale Gesellschaftsveränderung ohne diese Formation nicht möglich sein wird, dass wir also als Linke, auch als radikale Linke, genötigt sind, ich meine das ernst mit genötigt sind, einen positiven Bezug auf diese Projekte zu haben. Dass es aber daneben die Notwendigkeit einer radikalen linken Organisierung gibt, deren Aufgabe ich darin sehe, in den breiten gesellschaftlichen Kämpfen und in den breiten gesellschaftlichen Bewegungen nach Möglichkeit für Zuspitzung zu sorgen. Ja. Und der Zuspitzung würde ich jetzt, um das knapp zu sagen, nicht verstehen, dass es die Wahrnehmung einer Avantgarde-Position und die Wahrnehmung eines Führungsanspruchs ist, aber unter Zuspitzung würde ich verstehen, dass in einer gegebenen Konstellation von Kämpfen und Bewegungen, ich sage nochmal, gegenwärtig würde ich sagen, es handelt sich um transnationale, antineoliberale Bewegungen und Kämpfe, in diesen Kämpfen muss es Kräfte geben, die sozusagen die Zukunft dieser Kämpfe mit ins Spiel bringen. Und das ist die Aufgabe meines Erachtens radikaler linker politischer Organisierung. Anders als der Genosse von der SAV sehe ich kein Konkurrenzverhältnis zwischen linker radikaler Organisierung und Partei. Ich gehe also nicht davon aus, dass die IL, um damit zu enden, sowas ist wie die bessere und radikalere Linkspartei in Werben, die irgendwann mal die bloß reformistische Linkspartei überholt und ablöst. Ich glaube, dass das komplizierter sein wird und dass das die Notwendigkeit einer radikalen politischen Organisierung jenseits der Parteien neuen Typs ist. So ungefähr. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Also auch Antworten zu anderen Sprechern haben wir in der zweiten Runde nochmal mehr Zeit, auszumachen. Das würde ich jetzt übergeben an euch. Und was? Lass uns als letztes, okay. Weil das Neues ist. Dann würde ich übergeben an den Sprecher von der Gruppe A. Ja, die Gruppe Arbeitermacht ist die deutsche Sektion der Liga für die 5. Internationale. Und das heißt so viel auch, dass man schon aus dem Namen hört. Das ist ein Lass- Entschuldigung, ne? Woche Arbeiter macht, ist die deutsche Sektion der Liga für die 5. Internationale. Und daraus sieht man schon, wir sehen uns wieder als etwas anderes als eine Gruppe, aber wir sehen uns auch in einem Kampf für eine internationale Partei, die es aus unserer Sicht auch heute nicht gibt, schon gar nicht auf internationaler Ebene. Jetzt, warum sehen wir eine Organisation, eine Partei als nötig an, nicht nur aus der Erfahrung der Geschichte, die Daniel bemüht hat, sondern ganz einfach aus der schlichten Aufgabe heraus. Wenn die Bourgeoisie und ihr System, das kapitalistische System, gestürzt werden soll, wer soll das tun? Und da ist die Antwort, die Marx gegeben hat, als er dieses System untersucht hat, wie es denn funktioniert, eben die, das kann nur die Klasse sein, die von der Bourgeoisie geschaffen wurde, nämlich die Klasse der Lohnarbeiterinnen, die das Kapital braucht, um sich zu vermehren, die ist ausbeutet, um sich zu vermehren, und die gleichzeitig aber in diesem Prozess auch diese Klasse verbreitert und immer mehr Leute aus bäuerlichen Verhältnissen und so weiter in diese Lohnarbeit hineinzieht. Und wir sehen so heute sogar auch Schichten, die gedacht haben, dass man eher sowas wie Staatsdiener oder so, na, und die beschäftigt sind, sie werden immer mehr zu Profitvermehrern, ja, bis hin zu Lehrern und so weiter. Und wenn diese Klasse, die diesen Akt vollbringen soll, die Macht der Bourgeoisie zu entreißen und was Neues aufzubauen, dann ist das aufgrund schon mal einfach ihrer Zahl nicht anders möglich, als das organisiert zu tun. Aber nicht nur von der Zahl her, sondern es ist ja nicht so, dass die Arbeiter irgendwie tolle Menschen sind. Ja? Also die sind genauso blöd wie alle anderen und so haben sogar noch weniger Möglichkeiten aufgrund ihrer schwierigen Arbeitsbedingungen. Also ich kenne nicht das so reden, weniger Zeit sich über die Verhältnisse auf der Welt und über den Tellerrand hinauszugucken. Ja? Gerade deshalb ist es nötig, dass, also die können gar nicht als Individuum einen Blick über die ganze Welt gewinnen oder höchstens auch einzelne Individuen, aber nicht alle können das machen. Und diesen Prozess des Bewusstwerdens über wie die Welt denn ist und wie man sie verändern kann, das muss in einem organisierten Prozess stattfinden, auf den komme ich zurück. Und daher eben der aus unserer Sicht schon mal von der Aufgabe her gestellte Ansatz, dass es organisiert werden muss. Und völlig richtig, Daniel sagt, es ist nicht einfach nur eine Organisation. Die Organisation ist Mittel für das Ziel, eben die Revolution durchzuführen, die Bourgeoisie zu entmachten. Jetzt gibt es auf diesem Weg aus unserer Sicht kein objektives Reinlaufen. Ja? Die Leute radikalisieren sich, möglicherweise natürlich, weil der Kapitalismus eben nicht funktioniert und immer wieder Krisen hat und diese Krisen auch noch schärfer werden. Die Leute kommen in Bewegung, müssen sich wehren, aber diese Kämpfe bleiben natürlich von sich aus erstmal im Rahmen des Systems. Es geht um Erhalt von Arbeitsplätzen, es geht um Erhalt von Löhnen und so weiter. Das ist noch nicht Revolution, sondern das ist der Punkt, wo auch dann eine revolutionäre Organisation versuchen muss, die Perspektive der Revolution in den Kämpfen zu verankern, zu zeigen, dass eine Revolution nötig ist, um dieses Lohnarbeitsverhältnis auch abzuschaffen. Das ist nämlich durch noch den schärfsten Streik als solches nicht getan. Und damit sind wir auch in dem Punkt des Verhältnisses von Organisation zu Klasse. Natürlich ist es völlig Unsinn zu erklären, wir brauchen eine kommunistische Arbeiterpartei auf internationaler Grundlage und irgendjemand geht hin und erklärt, das ist, wir sind das. Diese Versuche hat es auch schon gegeben, ich glaube, du kennst deine Geschichte genug davon. So geht es nicht, sondern es ist nötig, die Leute zu sammeln, die in der Lage sind, das revolutionäre Programm zu verstehen und gleichzeitig in die Kämpfe der Massen einzugreifen und diese Perspektive hineinzubringen, das heißt zu verbinden. Zu verbinden die Tagesforderungen, die an die Grenze dieses Systems stoßen, mit dem Ziel, wie man denn dahin kommt, zum Beispiel, indem man erste Formen von Arbeitermacht schafft, wie zum Beispiel Streikkomitees, die den Kampf in die eigene Hand nehmen und die von den reformistischen Gewerkschaftsbürokraten im Konflikt mit denen sie selber den Kampf in die Hand nehmen, die Räte bilden und so weiter. Das heißt nicht, dass es irgendwie ein Primat der Arbeiterklasse gibt. Ein Kapitalismus, ein System, das auf Ausbeutung beruht, werden natürlich in seinen Geschichten unterdrückt und besonders ausgebreitet. Ob das Frauen sind, ob das Migranten sind, Jugendliche. Jeglicher Unterschied, der zwischen Menschen existiert, wird im Kampf von den Kapitalisten ausgenutzt, um verschärfte Ausbeutung zu praktizieren, weil die natürlich nicht daran interessiert sind, die ganze Klasse als solche gerecht auszubeuten. Und das ist natürlich eine besondere Aufgabe von Revolutionären, von Kommunistinnen, diese besonders unterdrückten Schichten erst recht für diesen Kampf zu gewinnen. Also es gibt da nicht irgendwie, also es kann man die Vorstellung, dass man DKP oder so vertreten ist, man muss jetzt alle nur auf den Sozialismus kämpfen, man wird nicht anders fragen, automatisch ist natürlich Unsinn, sondern es ist gerade notwendig, dass auch in den heutigen Kämpfen diese Schichten und Gruppen ihren eigenen Kampf, ihre eigenen Probleme einbringen können. Aber letztlich ist die Frage, die Arbeiterklasse zu gewinnen, wenn auch ein schwerer, ein weiter Weg dann auch hin ist. Und deshalb gibt es für uns jetzt auch nicht so etwas wie eine Krise der Organisationsfrage oder sowas, sondern es gibt eine Krise der Linken. Und die Linke hat seit 90 Jahren eigentlich nur verdammt viele Niederlagen eingefahren. Und diese Niederlagen, die lasten natürlich auf der Linken, die lasten auch der Arbeiterbewegung und die müssen aufgearbeitet werden. Da kommt man nicht drum rum. Man muss die Frage stellen, warum wichtige historische Kämpfe verloren gegangen sind, was die Fehler waren, wenn man diese Fehler nicht nochmal machen will. Und diese Debatte innerhalb der Linken muss geführt werden und das ist die Krise der Linken. Und die Frage der Organisation kann sich auch nur in diesem Maße kann in diesem Maße angegangen und gelöst werden. Aber natürlich können wir uns jetzt nicht alle hinsetzen und erstmal 90 Jahre Niederlage aufarbeiten. Wir stehen ja vor Angriffen, alle möglichen Schichten stehen vor Angriffen. Man muss sich wehren und das muss natürlich trotzdem dann auch mit diesen unfertigen, ungeklärten programmatischen Fragen, von denen wir allerdings glauben, dass wir ganz gut daran schon gearbeitet haben, aber natürlich nicht erschöpfen. Aber man muss natürlich trotzdem diese Kämpfe eingreifen und deshalb ist es nötig, dass sich Linke und insbesondere die, die sich auch als revolutionär verstehen, natürlich das Ziel haben, sich nicht nur heute zu wehren, sondern auch damit letztlich in eine andere Gesellschaft zu kommen, müssen sich auf der Gemeinsamkeit, die sie haben, auch zusammentun. Deshalb haben wir als Gruppe Arbeit gemacht, sind auch sowohl in die Linkspartei reingegangen, allerdings nur bis zu dem Punkt, in dem wir ein wirklich bürgerliches Programm angenommen haben, das gesagt haben, wir stehen auf der Marktwirtschaft. Ja, und dann ist es für Revolutionäre nicht mehr möglich, offensichtlich ein revolutionäres Programm zu verteidigen. Also da haben wir unsere Differenzen, die auch nicht gut, aber kommen wir nachher noch dazu. Aber wir haben ja, was vielleicht bekannt ist, uns mit anderen Gruppen zusammengetan und gesagt, wir brauchen eine neue antikapitalistische Organisation, die wollen wir explizit. Soll sowas nicht, natürlich links neben der Linkspartei, aufgebaut werden, auch für die, die sich da jetzt enttäuscht abwenden und sich nach was Neuem suchen und die angewidert sind an diese Anbiederung an den bürgerlichen Staat und seine imperialistischen Ziele, die jetzt in der Linkspartei betrieben werden, aber diese Anbiederung als solches ist auch noch nicht der Schritt zum Revolutionär, sondern das sind Prozesse nötig. Wenn es nachher noch gewünscht wird, können wir über dieses Projekt NOW, neue antikapitalistische Organisation, reden wir. Es ist natürlich viel kleiner als die Umgruppierungsprojekte, die in anderen Ländern gelaufen sind. Es ist auch nicht gerade, es hat einige positive Erscheinungen gebracht, hat auch ihre eigene Krise, wie die Projekte in den anderen Ländern auch. Aber wir sind dann natürlich der Meinung, deshalb fühlt es auch noch an, dass Revolutionäre solche Situationen nutzen müssen, weil wir können dem Zwang und dem Druck, eine Organisation aufzubauen, nicht so lange hinten anstellen, dass man alle programmatischen Fragen geklärt werden, aber umgekehrt muss man gleichzeitig während man gemeinsam kämpft, an denen arbeiten. Wir haben also zum Beispiel den Arme gemeinsam mit den anderen auch sowas wie ein Manifest erarbeitet. Also es muss zusammengehen, es ist ein dialektisches Verhältnis von Eingreifen im Klassenkampf und Arbeit an den grundlegenden Fragen, wie funktioniert das System, wie kann es geschlagen werden. Ja, vielen Dank an zu den letzten Sprechern vom Rat für Kritik und Klasse. Ja, genau. Wir sind von der Erntedrückung im Klassenkampf, wie schon angekündigt, wir sind aus der Campus-Antifa hervorgegangen und aus unserer Teilnehmung und Prozessen damals in Krisenprotesten, die Krisenbündnis unter anderem, hat der Reflexionsprozess eingesetzt, also auch schon von der Anwendung zu stärken. Und aus der gewissen Entwicklung heraus von unserer Teilnahme an dieser Sache ist dann unser Papier entstanden, der kommt im Auftrag. Wer das genau nachlesen möchte, findet das auf unserer Website, akkf.blogspot.de, auch eben nochmal auf unserer Publikation beim Semester zu finden. Das zurück als kleiner Werbeblock. Wir haben uns die Frage gestellt, aus dem Bewegungsdenken kommen, wie kann man nochmal gesellschaftliche Relevanz bekommen, also auch tiefer geht als bloß linke Politgruppen organisiert. Ist unser Papier, wir versuchen eine Antwort drauf, auch mit ziemlich konkreten, was ich jetzt einfach mal ganz knapp darstellen werde. Das ist das erste Mal, dass wir das in 8 Minuten verlieren müssen, deswegen wird es ein bisschen holprig wahrscheinlich. Aber wir hoffen dann auch auf die Fragen der Organisation zu antworten, die uns gestellt hat. Okay. Zunächst einmal zur Ausgangsfrage, was ist eine linke politische Organisation? Die Frage kam uns ein bisschen merkwürdig vor. Wir würden einfach sagen, das kann man jeweils historisch betrachten und beantworten und sollte man sich auch ansehen. Die Frage für uns relevanter ist, dass die, was erwarten wir uns von einer Organisierung? Wie können sie uns helfen, in die Ziele eines gesellschaftlichen Umbruchs herzukommen? Aus unserer Sicht, also wie schaffen wir es, die stattfindenden Kämpfe, die divers und konkret sind, zusammenzubringen und zu einem politisch-ökonomischen Projekt zu machen, welches sich als notwendig gemeinsames kontinuierliches Handeln begreift. Kürze und Verkürzung auch nochmal eine Abgrenzung zu den anderen Positionen, das ein bisschen einzuordnen, was wir vorhaben. Auf der einen Seite sehen wir keinen Weg über Partei und Staat, zum emanzipatorischen Umbruch zu kommen, weder über die Unterwanderung von Parteien noch über die Neugründung von Parteien. Wir denken, dass Massenparteien und Kaderparteien zeitliches Punkt des 20. Jahrhunderts sind. Wir hoffen, dass es sich damit erledigt hat. Und wir denken, dass Staat und Kapital zu sehr aufeinander angewiesen sind, als dass über den Staat etwas zu machen wäre. Dennoch wollen wir natürlich sagen, dass es Möglichkeitsräume gibt, die sich durch linke Parteien und Parlamenten eröffnen. Und da würden wir auch sagen, dass wir zusammenarbeiten sind. So, und jetzt auf der anderen Seite natürlich die UL, und da kann es sein, dass wir nicht unrecht tun, weil wir auch wissen, dass es da auch diverse Prozesse gibt, aber zusammengefasst, wenn man politische Aktivistinnen zusammenbringt, die in breite gesellschaftliche Kämpfe intervenieren und diese zuspitzen wollen, dann ist das für uns eher eine Politik, die eine politische Szene stellt und weniger konkrete Handlungsmöglichkeiten schafft und Verbesserungen für die Menschen, die hier jetzt. Jetzt zu unserem Vorschlag und die Ausgangslage dabei. Ich werde mal 2 Idealtypen referieren, die wir uns dazu konstruiert haben. Auf der einen Seite sehen wir Kämpfe, die selten über ihren eigenen Horizont hinausreisen. Das können mittleren Kämpfe sein, Recht auf Stadt, Studierende oder auch Care-Kämpfe. Und die scheitern über kurz oder lang an bestimmten Systemgrenzen. Und auf der anderen Seite dann, und das ist der Bereich, wo wir uns auch bisher zugezählt hätten, Leute, die eher in ihrer Freizeit gegen den Kapitalismus auf die Straße gehen und den Rest der Woche dann wieder in der Verwaltung vor zur Verfügung stehen. Also eher die Position, man könnte jetzt sagen, dass die klassische Abkürzung zwischen Hand und Kopf verwaltet, die einen denken noch ganz konkret und die anderen denken etwa nach und gehen dann abstrakt auf die Straße gegen den Kapitalismus. Die Frage ist jetzt für uns, wie kriegen wir beide von Kämpfen zusammen? Und wie gesagt, das waren wir zwar die Antrieben, konkret passiert das auch teilweise, auch bei Blockupy wurde das probiert. Die Frage wäre, wie können sich solche Prozesse verstetigen und gegenseitig verstärken. Also uns kommt es darauf an, wir hatten es mal als Person letztens, die Leute, die sehen jetzt auf beiden Seiten des Idealtypen, wie kommen die Leute, die vom unglücklichen Unbewussten zum unglücklichen Bewussten gekommen sind, also sich ihrer Stellung und prozentual nicht bewusst geworden sind, zu einer Perspektive, die auch möglichst weiterzukämpfen. Diese Perspektive kann für uns nur eine der Selbsttätigkeit sein, das Selbstbestimmen. Wir knüpfen damit an die aus unserer Sicht ungenügend gelöste Frage, wie eine anti-autoritäre Form der Organisierung aussehen könnte, die den konkreten Lebensumfeld der Leute ansetzt. Worauf wir zurückgegriffen haben, uns auf dem Papier, ist nichts Neues, das gab es schon mal, und wir nehmen da Anleihen in einigen Punkten beim sozialistischen Büro, was maßgeblich in den 1970ern gewirkt hat, und welches den Versuch, eine Antwort unternommen auf Massenpartei und leninistische Kaderpartei. Noch viel mehr als kann das hier, oder sagen wir mal konkreter, das, was uns was sehr interessiert hat, ist der sogenannte Arbeitszeitansatz, wo es darum geht, dass Leute, die in Kämpfen sind, wie zum Beispiel Leute, die in Tarifauseinandersetzungen in Kitas sind, dass diese sich über den Tarifkampf hinaus mit ihrer Arbeitszeit auseinandersetzen und auch also ihre konkreten Alltagserfahrungen auf die abstrakte Totalität beziehen, also die Gesamtgesellschaft, und dann schauen, was wir nötig haben, Gegeninitiativen im Bestehenden. So, jetzt konkret zu unserem Vorschlag, der eben eine Vermittlung von Theorie und Praxis leisten könnte und sollte. Wir haben dort drei Dimensionen festgeschrieben, die sich auch gleich überlagern. Machen es jetzt mal vielleicht so. Erstens, die lokalen und regionalen Verbindungen von Kämpfen, Stadtfindung kämpfen. Und es hat mir jemand gefragt, wie wir denn alle Menschen zusammenbringen wollen. Und wir antworten, wir können gar nicht Menschen zusammenbringen, sondern nur die, die schon in Auseinandersetzungen mit Kämpfen sind. Also, um die geht es jetzt gerade. Es geht nicht darum, um das Allgemeinungsrat, dass die Welt reinzusammeln, zu hoffen, kommen sie alle, sondern auf die Kämpfe zuzugehen, die stattfinden. So, also wie gesagt, diese lokalen und regionalen Verbindungen. Das können Recht auf Stadtkämpfe sein, verpflichtete Lebensgrundlagen. Und hier geht es, um das vorwegzunehmen, nicht darum, Kampagnen zu starten. Oh, 2 Minuten, das wird sehr klar. Wir erzählen das. Alles so klar. Nur 1 Minute. Ja, sehr gut. Also keine Kampagne. Sondern uns geht es um eine langfristige Organisierung, die Ausdruck der eigenen Bedürfnisse und Interessen der Leute ist, die da vorhanden sind. So, neben diesen ganz konkreten Hilfen, also auf lokaler Ebene, wo sich die Kämpfe gegenseitig verstärken und unterstützen können, die einen zu Stärkungsaktionen, der anderen hingehen und so weiter, ist für uns ganz wichtig, aus dem Arbeitsfeldansatz Arbeitsfelder zu haben, die besetzt werden mit Leuten, die aus den Kämpfen direkt kommen. Und Ziel ist dann hierbei, wie schon erwähnt, die konkreten Erfahrungen aus den Kämpfen auf eine Totalität zu beziehen. Ich mache es mal konkret in dem Kita-Beispiel, da ist es halt so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt haben, naja, läuft alles ganz gut, das Problem ist aber, dass die Eltern irgendwann uns aufs Dach steigen und nicht mehr mitmachen. Am Anfang haben sie uns unterstützt. Die Frage über das, was Verdi und Co. hinaus leisten können, wer wäre dann wir und das wäre dann System transzendieren, wie könnte man es schaffen, eine selbstorganisierte Betreuung von Kindern auf die Beine zu stellen? Das war das Beispiel. Also das heißt, im Moment steigt der Kampf über seine Grenzen hinaus und kann sozusagen einen Ansatz dafür bieten und Gedankenanstöße, wie man sozusagen aus dem System hinauskommen könnte und was dazu nötig ist. So, darüber hinaus, wenn wir jetzt Arbeitsvergaben wie Kita oder keine Ahnung, öffentlicher Nahverkehr, wäre dann die Frage, wie können sie zusammenwirken. Der Arbeitsfeldansatz ist auch deswegen für uns ganz praktisch oder kann ganz zum Vorteil bieten, weil er auch Leute vernetzen könnte, die bisher sehr vereinzelt arbeiten, wie selbstständige Grafikerinnen und Grafiker. Die können sich in dem Bereich zusammentun und sich fragen, also muss ich denn jetzt von der Entscheidung gestellt werden, dass ich einen Monat lang kein Geld habe oder muss ich für den AKW-Betreiber den Wert finden. Also dann, also das eine wäre das Nachdenken drüber und konkrete Dinge dürfen und das andere ist auch gegenseitig auch dir zu helfen und zu sagen, gut, dann kommst du vielleicht besser klar, wenn wir dann zusammenwerfen müssen, das auch gerade nicht mehr. So, erste Ebene, lokale regionale Verbindung, zweite Ebene Arbeitsfelder, die auch lokal und regional stattfinden. Und dritte Ebene, das sozialistische Büro. Das mag jetzt sehr verstaubt klingen, als wenn man vor der Hand hinten an der Wand hängt. Ist aber eher so gemeint, ich kann bestimmt auch unter einen fancy Namen haben, dass man einen Ort hat, übergreifend, wo die Leute zusammenkommen aus den regionalen Kämpfen und Arbeitsfeldern, wo ein überfraktionelles Bewusstsein entstehen kann. Also, dass man sich austauscht untereinander. Also, wir haben zwar hier einen Gegenentwurf, der kommt jetzt für uns, aber wie ist das eigentlich, wenn wir das abstimmen wollen und anderen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Also Kita und Pflege, das sind auch Bereiche, Querschnittsbereiche, die andere Menschen, andere Arbeitsfelder interessieren. Für uns ist auf der Ebene das der Ausdruck der konkreten Klassenzusammensetzung auch. Den Klassenbegriff haben wir jetzt rausgelassen, das ist hier verkehren wir ganz stark, können wir später vielleicht in der Nachfragerunde gehen. Und ganz praktisch geht es dazu im Büro darum, dass das, jetzt kommt ein toller Begriff, als Kommunikationsknotenstelle funktioniert. Das nicht so ist als ein Wissensspeicher und eine Wissensweiterleitung. Also für die Leute, die dort in den Kämpfen konkret sind. Kommst du zum Ende? Genau. Ich komme gleich zum Ende. Die Frage wäre noch für uns, was ist jetzt eigentlich die Rolle der politischen Gruppen oder politisch bewussten Einzelpersonen, die sie auch schon in Kämpfen da sind. Zur Zeit des sozialistischen Büros gab es eine Bewegung, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. Das ist das, so wie wir es rekonstruieren konnten, schon aus der Bewegung heraus entstanden. Dieser Gedanke, wir kriegen jetzt die Kämpfe unter ein Dach zusammen. Wir würden sagen, diese Bewegung ist nicht da. Es gibt viele Kämpfe, die wenig Bezug aufeinander haben. Ab und zu probiert das zu besprechen, aber ich glaube nicht. Also wir die Aufgaben von politischen Gruppen, so wie wir uns jetzt auch verstehen, die Schaffung einer politischen Plattform als Anstoß und Basis, um auf die Kämpfe zu sehen, die da sind. Und letztlich geht es dann uns aber auch um die Selbstaufhebung unseres politischen Wirkens als intellektuelle Theoretikerin, wo man sich bewahrt hat, seine Verhältnisse. Und das dann in Praxis kommt. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Es sind ja schon einige Sachen auch übereinander gesagt worden, aber ich will nochmal als Moderator einwerfen, dass wir vielleicht in den Fragen, wurde ja auch danach gefragt, noch gewisse Trennschärfe zwischen Partei, Organisation, Klasse und anderen Massenbewegungen und auch so ja, Klassenorganisationen wie eben Gewerkschaften, dass wir das noch im Auge behalten. Bei der Beantwortung jetzt gegenseitig mal drauf eingehen vielleicht. Daniel. Also ich finde die Frage, was eine politische Organisation, was eine Partei ist, also eine politische Organisation mit umfassendem Anspruch, also so in einem Programm, umfassenden Programm, also nicht nur eine Punktorganisation, die sagt, wir machen nicht nur Antifa oder nur die also Anti-AKW-Bewegung oder sowas, sondern eine Organisation mit umfassendem Anspruch, zu eine politische Partei, die sich jetzt meldet. Oder ob die, also jetzt was anderes ist, in dem bürgerlich-parlamentarischen System als Partei anerkannt wird, zum Parlament kandidiert oder so, das ist noch, finde ich, eine andere Ebene. Aber also nach meiner Auffassung ist eine politische Organisation, die umfassenden Anspruch hat, eigentlich eine Partei. Und dann, ja, nur um das, also deswegen kann ich die Trennschärfe vielleicht nicht liefern. Ja, der Thomas, da muss ich natürlich noch eingehen, Frage Titel Arbeiterbewegung, passt das noch? Das ist natürlich, Matthias hat ja schon ein bisschen was gesagt, das ist ein Punkt, der uns dann auf jeden Fall trennt. Also meiner Ansicht nach ist es wichtig von Arbeiterbewegungen. Wir können darüber diskutieren, ob wir über Arbeiterbewegungen reden international, aber meiner Ansicht nach ist es richtig, auch um eben klar zu machen, dass es im Grunde einen Klassenwiderspruch gibt, also dass es einen Klassenkampf gibt und dass das viele der auch anderen, also das negiert natürlich nicht, und, was Matthias schon gesagt hat, dass es auch andere Formen der Unterdrückung und Ausbeutung und so weiter gibt. Aber trotzdem ist auch ein Kern all dieser Problematiken meiner Ansicht nach schon immer noch der Klassenwiderspruch. Also das Umweltproblematik, würde ich sagen, kapitalistische Konzerne gibt, die, die da ein Interesse daran haben, möglichst nicht zu produzieren und möglichst Profit zu machen, ist das notwendig so, dass es da eine Umweltsicherung gibt. Und so weiter. Ich sage nicht damit, dass, also meiner Ansicht nach, die Überwindung des Klassenwiderspruchs eigentlich eine Voraussetzung dafür, diese Probleme tatsächlich zu lösen. Das heißt nicht, dass wenn der Kapitalismus abgeschafft ist, dass dann all diese Probleme beseitigt sind, dass dann von einem Tag auf den anderen es keinen Sexismus und keine Frauenunterdrückung mehr gibt oder so. Das glaube ich jetzt nicht, weil die Sachen natürlich langlebiger sind und da auch Prozesse weitergehen müssen. Aber trotzdem glaube ich, dass das eine Voraussetzung ist. Das heißt natürlich auch nicht, dass ich dagegen bin, wie hier und jetzt an all diesen Fragen Kämpfe zu führen. Also das wäre nicht so, dass man nicht nur sagt, wir führen den Kampf für die Revolution, sondern gleichzeitig kämpfen wir an allen diesen Fronten gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen die Umweltzerstörung, gegen die Nazis und so weiter. Also das finde ich, ist eh klar, dass man die Zusammenhänge da, finde ich, klar herstellen muss. Und das irgendwie, da finde ich schon, da muss man festhalten, dass Überwindung der Klassengesellschaft nur eine Voraussetzung ist, das Problem zu lösen. Ja, den Beitrag der FDK und K-Genossen habe ich also ich habe eigentlich richtig verstanden, geht es eigentlich darum zu sagen, wir also das Zusammenführen von Leuten, die sowieso in Kämpfen, die in Kämpfen drin sind, sozusagen, vernetzen. Das Büro finde ich sehr sympathisch, auch aus dem, was das Sozialistische Büro in den 70ern gemacht hat, weil die Rolle, die sie gespielt haben in betrieblichen Kämpfen, Aber also ich finde, es geht auch natürlich darüber hinaus schon darum, auch Leute, die jetzt noch nicht aktiv sind, also die Klasse sozusagen helfen, die Klasse in Bewegung zu bringen, also wo das möglich ist, im Kleinen natürlich. Also jetzt habe ich betriebliche Auseinandersetzungen, jetzt haben wir gerade den Streik bei der Charité zum Beispiel gesehen, da sind ein paar von meinen Genossen sehr aktiv gewesen und auch dafür in der Position mitgeholfen haben, quasi über die letzten Jahre diese Bewegung dort aufzubauen, dass das möglich zu machen, dass es dort jetzt diesen Streik da gegeben hat, und zwar den Streik gegeben hat. Und solche Sachen, ich glaube, das ist das Entscheidende. Also die Leute in den Kampf bringen oder helfen, sie in den Kampf zu bringen, denn im Kampf entwickelt sich Bewusstsein. Nicht, also das ist auch gut, Bücher zu lesen, und da kann sich auch Bewusstsein entwickeln, aber ich denke, dass vor allem dadurch, dass die Leute kollektiv aktiv werden, handeln, dass dadurch sich das Potenzial entwickelt, das Bewusstsein entwickelt. Und da finde ich, denke ich, kann man dann den Leuten auch helfen. Also in dem Streik bei der Charité zum Beispiel Fragen aufwerfen, ja, was, also über die unmittelbaren Auseinandersetzungen hinaus, wo kommt eigentlich die Kohle her, wie ist die gesellschaftlich verteilt, wie wollen wir eigentlich ein Gesundheitswesen, wie soll das eigentlich aussehen, wie ist es jetzt privat kapitalistisch organisiert, ja. Und so weiter. Also da denke ich, dass dann viele in solchen Kämpfen auch viele Möglichkeiten sind, da zu helfen, das Bewusstsein zu entwickeln. Was mich jetzt erschreckt hat, ehrlich gesagt, ist diese Sache mit dem Kita-Streik. Also sozusagen als Idee über den Kapitalismus hinausweisend die Selbstorganisation der Kinderbetreuung. Das finde ich, zumindest im Streik, wäre das Streikbuch meiner Ansicht nach. Also da es geht ja gerade darum, Probleme zu schaffen, dass die Erzieherinnen streiken, damit diese Arbeit, diese Dienstleistung nicht vollzogen wird. Und da zu sagen, wir machen das wieder quasi in Kleinen in der Familie oder mehrere Familien, die sich zusammen machen, das finde ich auch ehrlich gesagt nicht besonders Kapitalismus sprengend, sondern eher im Gegenteil. Was nehmen wir mal, der letzte Punkt, womit ich sehr übereinstimme, ist diese Frage, was der Thomas gesagt hat, mit der Demokratie. Also, dass es eine grundlegende Erkenntnis ist, dass Demokratie entscheidend ist. Für mich ist das nicht erst seit 89 so, sondern eigentlich, also historisch gesehen, Mitte der 20er Jahre spätestens, wo es eine Sowjetunion, Entdemokratisierung, Bürokratisierung ist, bei der meiner Ansicht nach demokratische Ansätze, die es davor gegeben hat. Aber also, dass ich diese Frage auch schon vorher stelle, aber das kommt die Schlussfolgerung jedenfalls, würde ich auch ziehen, dass es heute eine demokratische, also Selbsttätigkeit der Massen, eine Demokratie, dass das eine absolute Voraussetzung ist, um irgendwie progressiv und links zu sein. Und das beinhaltet meiner Ansicht nach auch eine demokratische Form der Organisation, der Organisierung, also das heißt demokratische Strukturen. Was dann eine antiautoritäre Organisation genau ist, habe ich jetzt auch eine Weile aktiv, seit 1989, habe ich bisher auch noch nie so wirklich erlebt, was das dann praktisch besser, also was das dann bedeutet, ob das demokratischer ist, als viele von autonomen Strukturen nicht kennengelernt haben, war es, dann gab es das kein Profit, die haben wir keine. Wahlen, ja, keine Vorstände und so weiter, aber im Endeffekt hast du dann auch den Macker gehabt, der irgendwie das Sagen hatte. Ja? Also da finde ich, ist das jetzt auch noch nicht der weiße letzte Schuss, die ich da, zumindest was ich da beobachtet habe, ich habe nicht den Anspruch, das alles zu kennen. Aber ich finde da schon eine gründliche Schlussfolgerung, Demokratie, jederzeit in der Abwehrbarkeit, keine Privilegien für Funktionäre und solche Sachen, fände ich eher wichtig, darüber eher vielleicht mehr Transparenz dadurch schaffen, dass man auch sowas wie Wahlen und so weiter und okay. Dann zum Thomas. Also ich würde gerne später zu dieser ganzen Klassen. Würde gerne später nochmal dafür auf diese Klassengeschichte nochmal kommen, würde mich jetzt im Grunde auf die Frage Partei und politische Organisation, was dieser Unterschied soll. Also wenn ich ein bisschen schematisch sage, würde ich sagen, zunächst mal sind wir fast überall im Umstand konfrontiert, dass man sagen kann, dass die bestehenden Verhältnisse stabil gesellschaftliche Mehrheiten auf ihrer Seite haben. Da gibt es sozusagen verschiedene theoretische Ansätze dafür, ob man den Begriff der Hegemonie nimmt, den Begriff der Mehrheit, so wie er bei Deleuze auftaucht, oder Gouvernementalität, aber ich glaube, dass wir das als einen wesentlichen Moment zur Kenntnis nehmen müssen, dass die bestehenden Herrschaftsausbeutungs- und Missachtungsverhältnisse sich absehbar und im Grunde kontinuierlich auf gesellschaftlichen Mehrheiten stützen können. Gleichzeitig gibt es jederzeit Kämpfe, von denen ich sagen würde, das habe ich vorhin schon gesagt, dass es immer schon ganz heterogene Kämpfe waren, dass in der Linken lange Zeit die Deutung vorherrschte, es seien letzten Endes und primär Klassenkämpfe und die anderen, man hat ja jahrzehntelang ganz offen gesagt, sind eben Nebenwidersprüche und die kommen dann im Sozialismus, wenn wir den erreicht haben, dann kommen da die Frauen und die Jungen und die kommen da nochmal dran. Das hat sich wirklich ja bis 68 durchgezogen. Es klingt kurios heute, aber das war so, diese, ich glaube, das haben wir hinter uns, und wenn man das ernst nimmt, dann haben wir es mit heterogenen Kämpfen zu tun. Wir haben unterschiedliche Akteure, unterschiedliche Kampfformen, unterschiedliche Logiken, und das wird auch so bleiben, und das wird auch nur in sich konfliktiv. Das würde ich, diese beiden Sachen würde ich sozusagen als Grundschicht nehmen und würde dann sagen, wir haben es historisch jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten aus historischen Gründen mit der Herausbildung von Parteiformationen zu tun, wie ich gesagt habe, die sich von ihrem Selbstverständnis her nicht mehr als sozialdemokratische und nicht mehr als marxistisch-leninistische Parteien verstehen wollen, die den Anspruch übernehmen, im besten Fall den Anspruch haben, die am gesellschaftlichen Kämpfer am Rand in die Mitte der Gesellschaft hinein zu vermitteln, in den Staat hinein zu vermitteln. Das kann man irgendwie durchschnittlich sagen, zumindest alle guten Leute in diesen Parteien denken das irgendwie so. Und ich halte das für eine notwendige und unvermeidbare Form, gerade wegen dem, dass ich gesagt habe, zunächst machen wir stabile gesellschaftliche Mehrheiten, die hinter den Herrschaftsverhältnissen stehen. Und die radikale Organisation, die es meines Erachtens auch geben muss, es gibt in allen Kämpfen und in allen Bewegungen, so beschränkt wie sie sind, so unkonsequent wie sie sind und so weiter, gibt es Kräfte, die über den gegenwärtigen Stand dieser Kämpfe hinaustragen und die auch sowas in Aussicht stellen, was ihr in eurem Papier Totalitätsperspektive nennt. Das können wir gleich sehen. Und um diesen Punkt eigens zu organisieren, meines Erachtens braucht es das, was, wenn ich euch richtig verstehe, ihr als politische Organisation bezeichnet habt. Das steht nicht, um das nochmal zu sagen, nicht in einem Konkurrenzverhältnis zu diesen Parteien, weil diese Parteien folgen einer ganz anderen Logik. Meines Erachtens haben sie eine ganz andere Funktion. Es gibt eine Funktion, die Kämpfe an den Rändern der Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft hineinzutragen, zu vermitteln, damit auch in den Staat zu vermitteln. Das würde, deswegen halte ich diese Begrifflichkeit reformistische oder revolutionäre Partei für relativ uninteressant, weil es eine andere Situation ist, von der wir heute ausgehen. Und gleichzeitig gibt es so etwas, kann man wie die Überschüsse der Kämpfe. Fast jeder Kampf, jede Bewegung hat einen Überschuss, der verloren zu gehen droht, wenn er nicht eigens artikuliert wird, wenn er nicht eigens organisiert wird. Und die Organisation dieser Überschüsse, die Artikulation dieser Überschüsse in den Kämpfen, ist meines Erachtens die Aufgabe von im engeren Sinn des Wortes linksradikalen Organisationen. Später können wir darüber noch mal reden, über das lokale soziale Kämpfe und Zuspitzung auf Kampagnen. Das ist ein eigenes Problem. Und ich danke. Ja, soweit. Okay. Ja, um das kurz noch quasi die Intention hinter der Benennung des Panels klar zu machen, es gab keine spezielle Intention jetzt damit, sich festzulegen auf einen Gegensatz zwischen Partei und Organisation, sondern wir wollten einfach die Frage offen lassen, weil die auch von unterschiedlichen verschiedenen Strömungen verschieden beantwortet wird. Und ja, in dem Sinne. Dann zum Sprecher von Arbeiter. Ja, dass diese neuen Massenparteien, linke Massenparteien entstehen in unterschiedlichen Formen, zeigt, dass es wirklich Massen sind, die die Verhältnisse in ihren Ländern für unerträglich halten und sich wehren wollen dagegen. Und dass es nicht mal die alten sozialdemokratischen Parteien sind, hat damit zu tun, dass diese unfähig geworden sind, größtenteils. Manchmal kommen Teile davon ja noch rüber, in Form von Lafontaine und Linkspartei, aber zu solchen neuen Formationen, die können nicht mit den Rahmen abgeben und diese Massen füllen, aber das ist natürlich die Kernfrage, die politische Kernfrage, wo führen diese Parteien hin mit ihren Konzepten? Führen sie den Weg hin über das System hinaus und sind deshalb revolutionär, oder führen sie doch wieder in die gleiche Scheiße, wie jetzt die Pass gemacht hat? Ja? Und dass das sogar noch das ganze Volk mobilisiert für allein und dann sagt das Ganze, und dann sozusagen die gleiche Scheiße unterschreibt, die auch vorher war. Über ein, zwei Dinge immer noch streiten. So, und diesen Kampf auf praktisch komplett verrät, den Auftrag, den wir komplett verrät, in guter Tradition aller Sozialdemokraten. Man kann es dann reformistisch oder sozialdemokratisch, es ist genau das, diese Bewegung gegen das System und seine Krise wieder in diesem System zu halten und einzufangen. Und jeder, der ernsthaft Systemüberwindung betreiben will, darf sich natürlich wenig unterwerfen. Und das ist das Problem mit der IL, die ja zum Beispiel die Politik der Linkspartei nicht annehmbar. Ja, und die Linkspartei ist jetzt nicht so glorios und wie die Südler oder sonst was, ja, aber hat natürlich genau den Anspruch gehabt, jetzt auch nicht nur für einzelne Teile am Rand was zu machen, für die Hartz-IV-Empfänger oder sonst was, sondern eine Alternative zu bieten. Wir haben diese Alternative bewusst nie außer das System gemacht, aber warum haben die Leute das dann mobilisiert? Weil das System, wie es ist, nicht für richtig halten, oder? So, und da dann auf diese Tunde, auf dieses Abgleichen wieder in bürgerliche Politik, auf das Ziel des Übernehmens, die Staatsgeschäfte des bürgerlichen Staats durchzuführen, ja, in der Regierung oder in der Landesregierung. Da dann nicht einzugreifen und zu sagen, was Alternativen sind, das heißt natürlich dann, das Geschäft von den Leuten auch zu betreiben, von den Isis und den Zipras. So, jetzt will ich auf den Punkt angehen, die Genossen der Links gesagt haben, aus was kann man aus Kämpfen lernen? Natürlich im Gegenkampf entwickeln sich Formen von Solidarität im Kampf und auch um den Kampf auszuhalten. Ja? Solidarische Formen, um die zusätzliche Belastung für Familie, Geld und so weiter durchzuführen. Ja? Und das ist ja das, was uns auch sagt, dass eine andere Gesellschaft möglich ist und dass nicht Ausbeutung und Konkurrenz das natürliche Wesen des Menschen ist, ja? Und uns alle Apologeten des Kapitalismus erzählen. Und das ist an die der Menschheitsgeschichte. Sondern, aber was kann man wirklich in was ist wirklich das, was man in Kämpfen lernen muss, ist natürlich das, warum sie nicht erfolgreich sind. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass in Deutschland Verdi, Metall mit die stärksten Gewerkschaften auf der Welt, ja, regelmäßig alle Kämpfe an die Wand haben. Fragen, warum schafft sie die Metalllohn Erhöhungen durchzusetzen, von denen die Bundesbank sagt, dass sie also zu niedrig sind. Ihre kampfbereiten Wirtschaften werden geopfert, Opel Bochum, ich kann noch 10 mehr aufzählen. Verdi hat den Poststreik sowas von ausverkauft, ja? Völlig ohne Notwendigkeit, ist auf den Bauch gefallen. Was steht da eigentlich dahinter? Und da muss man natürlich fragen, was ist der deutsche Kapitalismus eigentlich für ein Kapitalismus? Er ist ja nicht irgendeiner beliebig auf der Welt, sondern ist einer der mächtigsten, der gerade in Europa demonstriert, wie man andere Länder unter ihre Knute kriegt, auch ohne Panze zu schieben. Und wenn man dann die Großmächte der Welt, also wer will, kann auch Imperialisten sozusagen, angucken, dann sehen wir uns, die Amis machen es mit Militärmacht, die Russen auch, wenn auch natürlich deutlich bedeutend schlechter, die Briten mit den Finanzgeschäften, na, also jeder hat so sein Mittel, der deutsche Imperialismus, man hat die Exportüberschüsse. Ja, da verschulden sich andere Länder und dann kann man denen, ich mache es jetzt ein bisschen platt, aber dann kann man denen erzählen, was sie dafür zu bringen haben und zu leisten haben und was sie dafür abzudrücken haben, um diese Schulden zu zahlen. Und wie werden diese Exportüberschüsse hergestellt? In erster Linie natürlich Metall und Chemie und gleichzeitig, damit auch die Arbeiter, die in diesen Branchen arbeiten, auch weiterhin ihre relativ hohen Löhne behalten können, muss man alles, was auf dem heimischen Markt, für den heimischen Markt produziert wird, einschließlich einer Dienstleistung, ein bisschen tiefer halten. Ich vereinfachte sehr, aber diese Gedanken, wie funktioniert eigentlich der deutsche Kapitalismus spezifisch, die muss man sich mal machen. Und dann findet man auch eine Erklärung, warum die deutschen Gewerkschaftsführungen in diesem Modell mitmachen, dass die Lohnsteigerungen der Metallindustrie nicht so groß werden, dass wir schön viele Leiharbeiter da haben und dass wir in anderen Branchen nicht zu teuer werden. Na, das, was man eben nicht davon verraten kann. So, und dann muss ich überlegen, wie in solchen Kämpfen dieses Bewusstsein schaffen kann, dass wir diese reformistische Gewerkschaftsdemokratie bekämpfen müssen, weil wenn wir jetzt die Arbeiterklasse für die Revolution gewinnen wollen, was wir auch müssen, dann müssen wir sie befreien davon, dass sie sich nur im Rahmen eines Systems, das sich auch noch auf Kosten von anderen Ländern bereichert, ihr kleines bisschen Besitzstand sichern können. Ja, sondern dass das eben nicht so sicher ist auf Zukunft, sondern dass wir auch anders brauchen, dass wir die Welt zu gewinnen haben, wenn wir anders vorgehen. Entschuldigung fürs Platzieren. Ja, vielen Dank dann zu der letzten Rückmeldung auf dem Podium, bevor wir dann öffnen werden für Fragen aus dem Publikum. Ich würde auch nochmal bei der Partei ansetzen, dass er was gelegt hat, dass man einen programmatischen Text zum SP so ausgedrückt, nicht nach Köpfen, sondern nach Interessen organisieren. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt, von dieser anti-autoritären Form der Klassenorganisation, die uns vorschwebt. und sie von der Partei abheben würde. Eine Partei hat ein festes Programm, dem man, da kann man Mitglied werden, wenn man dem zustimmt, wenn man, genau, wenn man das gut findet, und eine Partei sammelt dann eben möglichst viele Köpfe und möglichst viele Mitglieder, und dort ist dann quasi auch schon die Weisheit des Proletariats manifestiert sich in ihr. Da kann man auch nochmal ein historisches Argument anbringen, warum das falsch ist. Ich meine, also Daniel hat ja am Anfang das stark gemacht, dass eben wegen dieser starken Partei die russische Revolution erfolgreich war. Man kann natürlich auch sagen, dass sie genau deswegen gescheitert ist und dass sie genau die Selbstständigkeit der Unabhängigkeit untergraben hat und eine neue Herrschaftsschicht herausgebildet hat, die dann spätestens, wie wir wissen, in Kronstadt unter Trotzki die Arbeit zerschlagen hat und genau diese Selbstständigkeit der Lohnabhängigen abgewürgt hat. Während diese anti-autoritäre Organisation musste eben genau ein Ausdruck der Interessen und Bedürfnisse sein, der Lohnabhängigen Klasse dort ansetzen und dann diese eben nicht nur vernetzen, sondern durch das die verschiedenen Arbeitsfelder vermittelt über das Büro ein überfraktionelles Bewusstsein schaffen, das eben mit der Totalität vermittelt ist und dass es das ein Bewusstsein darüber ist, was die Grenzen dieser Gesellschaft sind oder was die Grenzen dieser Kämpfe sind, warum sie innerhalb dieser Gesellschaft immer wieder an ihre Grenzen stoßen müssen. Und das sind aber eben Lernprozesse, die sich aus den Kämpfen ergeben. Insofern würde ich auch sagen, Bewusstseinsbildungsprozesse ergeben sich aus den Kämpfen. Jetzt bin ich, genau, jetzt bin ich kurz hängen geblieben. Genau, das ergibt sich eben aus gemeinsamen Lernprozessen der Klasse, die eben darüber vermittelt werden. Und diese Organisation muss dann eben kein Partei sein, sondern eben genau mit den magischen Diktungen, dass die Erzieher erzogen werden müssen, ernst machen und es eben erlauben, durch gemeinsamen Bezug dieser Felder das zu ermöglichen. Kann ja ganz mal. Alles klar, dann sind wir fertig mit dem Podium gewissermaßen und übergeben jetzt an Publikumsfragen. Ich würde in meiner Funktion als Moderator zunächst eine Frage in den Raum stellen, nämlich die von Thomas zu Beginn geäußert wurde, nämlich die Machtfrage. Also wie stehen linke Organisationen zur Macht? Müssen sie die Macht anstreben und wie stehen sie dazu, dass andere Organisationen objektiv gewissermaßen um diese Macht kämpfen? Also verdonnern sie sich nicht zur Passivität, wenn sie diesen Machtkampf anderen Organisationen, seien es jetzt linke oder rechte, überlassen? Ansonsten würde ich jeweils immer drei Fragen zulassen, damit auch wirklich alle Fragen auf dem Podium beantwortet werden. Hier runter. Hallo. Danke erstmal für den Vortrag. Thomas und an alle anderen erstmal, ich habe eine Frage. Du bist schon ein bisschen näher darauf eingegangen, aber um das vorwegzuschieben, Marx schrieb ja in seinem Brief an Arnold Ruge davon, dass man, also da geht es ja auch gerade um den politischen Staat, davon, dass man der Welt aus ihren eigenen Prinzipien eine neue Welt entwickeln sollte. Meine Frage wäre, was sind die gegenwärtigen Prinzipien und Bedingungen von Organisationen in der Gesellschaft und nicht nur in der Linken? Und wie korrelieren die spezifisch mit linken Organisationsformen? Also wie sprechen diese beiden zueinander? Und dann noch eine zweite Frage, gerade an die Antifa-Kritik und Klassenkampf. Was meint ihr, warum das sozialistische Büro gescheitert ist, beziehungsweise nicht mehr existent ist? Also welche Konsequenzen zieht ihr daraus, dass es eigentlich nicht mehr da ist? Und warum knüpft ihr gerade an das sozialistische Büro an? Ja, danke erstmal. Okay. Wenn es sonst keine weitere Frage gibt, oder da vorne? Das ist die NRU. Ja. Ja, ich würde dann erstmal ans Podium übergeben. Wer will als erstes antworten? Es sind ja ein paar Leute direkt angesprochen worden. Dazu? Ich fange an mit der Machtfrage. Also, so rum. Die Bourgeoisie wird die Macht nie freiwillig ergeben. Dafür hat sie auch ihren bürgerlichen Staatsapparat aufgebaut. Und mit allem, was dazugehört, Polizei, Justiz, Militär. Und wenn wir die Macht hier wegnehmen wollen, brauchen wir eine Gegenmacht. Aber diese Gegenmacht ist natürlich hinfällig in dem Moment, wo die Revolution, die Weltrevolution erfolgreich ist. Ja, also daraus dann eine Kontinuität rauszukonstruieren, wie es dann im stalinistischen Russland passiert ist, ist das Gegenteil von dem Ziel der Revolution gewesen. Und das ist die einzige Machtfrage, auf die sich revolutionäre Parteien oder Organisationen hin konzentrieren sollten, die irgendwelche Spielchen untereinander sind, zweitrangig oder nebensächlich und unnötig. Genau war ja die neue antikapitalistische Organisation, war jetzt ja im Unterschied zum Beispiel zur neuen antikapitalistischen Partei in Frankreich, nicht auf jetzt einer größeren Bewegung basiert, sondern auf einer Initiative von ein paar Gruppen, die gesagt haben, angesichts der Schwäche der Linken und auch der großen Schwäche der deutschen Linken, zum Beispiel gegen die Krisenauswirkungen zu mobilisieren und zu kämpfen, ist es möglich, dass wir unsere Kräfte bündeln und versuchen, das zusammen zu machen. Es gab dabei zwei Schritte, die waren zugegeben nicht von Anfang an dabei, aber haben dann auch gesehen, dass man so eine Chance nicht hier was zu bewegen, nicht außer Acht lassen sollte. Am Anfang gab es drei, vier Einzelleute in kleinen Gruppen zusammen, nicht mehr als 10 Leute, die drauf gestanden haben, dass man nur diskutiert und gar nichts zusammen macht und mit einer Verabschiedung der Manifest und der Überlegung, dass man gemeinsam handelt, sind die dann gegangen, aber es sind eben auch andere größere Gruppierungen dazugekommen. Es erfolgreich war vor allem der Prozess in Berlin, wo durchaus ja auch öffentlich sichtbar große Kontingente auf Demonstrationen, revolutionäre 1. Mai, wo jetzt zweimal in Folge oder sowas zustande gekommen sind, mit der Zielsetzung oder mit der Programmatik, die genau vertritt, ja, dass es darum geht, zum Beispiel, also weder für ein soziales Europa im Sinne einer reformierten EU, noch eben auch für irgendwie, wir wollen halt mal kämpfen, schön ist, oder für ein autonomes Stadtteilzentrum oder sowas, sondern schon für das Ziel, gegen die imperialistische Politik in Europa zu kämpfen, zum Beispiel als Motto für die diesjährige revolutionäre 1. Mai zu propagieren und dafür auch ein paar hundert oder tausend Leute zusammenzusammeln und das dann auch ein Rahmen geworden ist für mehr Kräfte. Ja? Also, oder die Kampagne zu Waffen für Roger, aber die durchaus erfolgreicher war, als wir uns gedacht haben. Für den internen Prozess gab es nach dem Punkt, dass wir ein gemeinsames Manifest entwickelt hatten, einen Abbruch. Und es gibt heute eine grundsätzliche unterschiedliche Vorstellung, wie schnell sowas gehen, wie diese Organisation aufgebaut werden soll. Dann sollte ich sagen, RSP und ISL, also die beiden Mitgliedsparteien der Toten Internationale, die sich ja auch selber jetzt gerade positionieren wollen, haben das eigentlich als eins von mehreren Bündnisprojekten gesehen. Da wir der Meinung waren, also man sollte wirklich die ganze Organisation da rein investieren und in allen Städten, wo man dies versuchen, genau Gruppierungen aufzubauen, wo einfach jede Organisation oder Einzelperson mitmachen will, die für eine neue antikapitalistische Organisation in Deutschland jetzt mal ist. Ja. Und die haben das nicht so gesehen. Und daher ist es so, dass die meisten Nahrungen ein bisschen gar dominiert sind, nicht alle, aber viele, und das wiederum dazu Missverstimmungen führt. Und es gibt zwar unterschiedliche grundlegende Konzepte, die man auch einfach mal jetzt nicht einfach nur mal nennen. Kriegt man eine Breite dadurch, dass man auf möglichst viel Programmatik verzichtet, oder ist es nicht sogar wichtig, um heute ein neues Projekt zu positionieren, eine explizit antikapitalistische Programmatik aufzustellen und auf die Fahne zu stellen, um eben eine Alternative zur Linkspartei und so weiter zu haben. Ja? Wenn wir uns da anpassen, dann sind wir eigentlich obsolet. Und um diese Debatte geht es, und es wird auch im Herbst einen Kongress geben, auf dem das auch jederzeit andere Leute sich an der Debatte beteiligen können. Gut, dann Thomas, willst du als nächstes? Ja, ich kann. Also der Punkt mit der Machtfrage kann ich jetzt machen, weil das eine eigene Veranstaltung letztendlich wäre. Die Machtfrage stellt sich genauso ernst wie die Organisationsfrage, weil man ihr verdichten kann, dass man tatsächlich von einem, wenn man so was sagen kann, einen gesellschaftlichen Zustand in einen anderen übertreten will, sowohl in definitiver Weise, dass man sagen kann, wir sind jetzt woanders, als auch solange man innerhalb einer bestimmten Gesellschaftsformation kämpft, stellt sich diese Machtfrage. Und ich komme jetzt notwendigerweise auf das, warum ich glaube, dass das Konzept Klassenkampf nicht mehr allen Zwecken dient. Wir haben im Grunde im Nachdenken ab den Mai 68, 70, 80er Jahren gibt es eine meines Erachtens sinnvolle Unterscheidung von Kämpfen gegen Herrschaft, Kämpfen gegen Ausbeutung und Kämpfe um Subjektivierung. Das sind drei unterschiedliche Kampfformen, die nicht voneinander getrennt werden können, die aber auch nicht unmittelbar zusammengeführt werden können und die jeweils auf unterschiedliche Art und Weise machbar zu stellen. Darüber kann ich das, glaube ich, plausibel machen. Ich glaube sehr wohl, dass der Kampf um Ausbeutung sozusagen auf ein antagonistisches Entweder-Oder hinausläuft, dass der private Verfügung über die Produktion des gesellschaftlichen Reichtums abgeschafft werden muss. Entweder oder der Punkt, insofern stellt sich dann definitiv die Machtfrage. Wenn wir aber feststellen, und das war ja eine extreme Verkürzung, dass die ökologische Krise, die hat ja nun wahrlich nicht mit dem Profitstreben einzelner Großkonzerne zu tun, sondern damit zu tun, dass Milliarden von Menschen weltweit an dem partizipieren und auch unbedingt partizipieren wollen, was man seit einiger Zeit imperiale Lebensweise nennt, was man auch nennen könnte Lebensweise der globalen Mittelklasse. Wir gehören mit unserer Lebensweise definitiv dazu. Auch hier stellt sich so etwas wie eine Machtfrage, weil wenn wir hier weiterkommen wollen, dann muss es einen massenhaften Ausstieg aus dieser imperialen Lebensweise geben, den notwendigerweise jeder und jeder Einzelne für sich auch vollzieht. Es ist vollkommen klar, dass hier Machtfrage eines etwas gänzlich anderes ist. Dass es hier auch kein Entweder-Oder geben kann. Dasselbe gilt beispielsweise um Auseinandersetzungen um Geschlechterverhältnisse, aber auch um Auseinandersetzungen um das, was in einer Gesellschaft als normal gilt. Hier herrscht eine ganz andere Logik vor, aber auch hier stellen sich Machtfragen. Und natürlich ist das der Fall bei Verhältnissen von Herrschaft und hier auch wieder in der eigenen Angelegenheit. Insofern glaube ich, ist es weniger kompliziert, ist das nicht zu haben und deswegen würde ich auch sagen, von einer Spannweite der Transformation des Alltags bis zu Transformation der Staatsapparate, bis zu Transformation der internationalen Wirtschaftsordnung angeht, ist die Machtfrage jeweils ganz eigens aufzubuchstabieren und deshalb wird es auch unterschiedliche politische Kräfte geben müssen, unterschiedliche Organisationsweise geben. Ich kann den Auszug aus der imperialen Lebensweise nicht so organisieren, wie ich Klassenkämpfe organisieren kann. Und so weiter. Soweit für diesen Punkt und deine Frage, mit dem ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig oder so. Ich weiß nicht, ob ich treffe, worauf du zielst, aber ich halte die Überlegung im Prinzip, dass man sozusagen im gegebenen Weltzustand anknüpfen muss an Sachen, die sozusagen embryonal Probleme aufwerfen, auf die dann eine andere Gesellschaft erst die Antwort darstellt. Das, ja? Dass man also eine andere Gesellschaft nicht abstrakt entwirft als eine ausgedachte, in diesem Sinne negative Utopie, sondern dass man an Problemstellungen anknüpft. Wenn ich da, und da kann ich jetzt sagen, dass ich an deiner Frageabsicht vorbeigehe, ich würde drei Momente benennen, auf die ich nicht sehe, dass wir schon eine Antwort haben, sondern dass wir da erst dran arbeiten und dass das in dem gegenwärtigen Zustand bestand. Zum einen gibt es, und das wird gefasst in dem populären Begriff von Globalisierung, ein Zusammenrücken der Leben weltweit, wie wir das historisch noch nie gehabt haben. Und das ist meines Erachtens eine extreme Voraussetzung auch für Befreiung. Es muss es schon deshalb sein, weil dieser Prozess sozusagen massiv wunschbesetzt ist. Ich glaube, dass zum Beispiel die Leute in Griechenland, das fängt ja bei Unterstützung von Syriza an, die nicht für einen Brexit waren, sondern für den Verbleib im Euro stehen, obwohl sie wissen auch, was von der Scheiße das raus soll, dass sie das tun, weil sie Angst haben, das mag rational und irrational sein, abgekoppelt zu werden von diesem Globalisierungsprozess. Also das wäre ein erstes Moment. Paradoxerweise und nicht paradoxerweise ist dieser Globalisierungsprozess verknüpft mit einem ebenso historisch ungekannten Prozess der Individualisierung. Auch der ist ein Herrschaftsprozess, aber auch der ist gekoppelt an die Befreiungsvorstellungen wahrscheinlich von Millionen. Auch darauf haben wir noch keine Antwort, geschweige denn auf den Zusammenhang von Globalisierung und Individualisierung. Und ein Zusammenhang besteht nun tatsächlich darin, dass kybernetische Kommunikationstechnologien für alle von uns lebenswichtig geworden sind. Man braucht sich nur im Alltagsleben umzugucken, wer bei welcher Gelegenheit sein Smartphone rausholt und was das alles bedeutet. Und ich glaube, dass diese Punkte miteinander zusammenhängen. Das hört sich jetzt so an, als ob ich weit weg wäre von Politik. Ich glaube, dass wir essentiell an Politik dran sind mit diesen Fragen und dass das genau miteinander zu tun hat. Gut. Dann Daniel oder wollt ihr als erstes? Ihr wollt, hast du nicht schon? Egal. Wer hat noch nicht? Ich wollte eigentlich auch was sagen, was ich genau vorhin vergessen habe, aber was ein guter Anknüpfungspunkt ist, nämlich die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Kämpfe und eben auch den Kita-Streik. Ich glaube, das wurde falsch verstanden. Also, was wir sagen wollten, war ja, über so ein Büro oder so eine Verknüpfung, so ein Knotenstern könnte eine Form der Klassensolidarität geschaffen werden. Also, eben, dass die Kita-Streikenden sich verständigen mit den Eltern von den Kids, die irgendwie dann irgendwo hin müssen und dass darüber dann eben eine selbstorganisierte Kinderversorgung hergestellt werden kann. Das ist ja auch kein Fall Refamilisierung sein, sondern kann auch in ganz anderen Formen sein, wie zum Beispiel selbstorganisierte Kindergruppen oder so. Wir würden schon sagen, dass also natürlich gibt es diese verschiedenen Kämpfe und die sind auch nicht alle vom Kapitalverhältnis abhängig oder verschwindet automatisch nach der Revolution, aber es ist ein Teil, sie stehen nicht einfach unvermittelt nebeneinander, sondern es ist ein Teil einer gesellschaftlichen Totalität und davon müsste dann eben dieses Büro und die verschiedenen Arbeitsfelder Ausdruck sein und insofern könnten auch die Arbeitsfelder eben genau das schaffen, diese Homogenität in ihr Recht zu verhelfen, nämlich dort, wo es diese verschiedenen Probleme gibt, dass es darum die Arbeitsfeldorganisation zusammenfinden, die sich dann eben überfraktionell organisieren. Und die Frage nach dem Niedergang des SB ist eine dankbare, auf die ich allerdings auch noch nicht eine richtige Antwort habe. Auf jeden Fall ist das eine, mit der wir uns demnächst oder mit der wir uns beschäftigen, aber ich würde mal als Zielgruppe im Raum stellen, schon, dass der Arbeitsfeldansatz nicht konsequent genug durchgezogen wurde und dass eben im Laufe des Schwächerwerts der Linken in den 80er Jahren das überfraktionelle Bewusstsein eben verloren gegangen ist, dass die einen einfach nur noch Betrieb und Gewerkschaft vor sich hingeruschelt haben, andere wollten nur noch Antirepressionsarbeit machen, andere wollten sich eher der Alternativbewegung anschließen und dass dann die Vermittlung eigentlich abhanden gegangen ist. Okay, dann haben wir jetzt noch eine weitere Fragerunde oder willst du? Ja, gerne. ja, also ich zugegeben, die, also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen, klingt ja platt in der kurzen Zeit, aber meiner Meinung nach ist es trotzdem so, dass die verschiedenen, also nicht, dass all die, dass das Nebenwidersprüche sind, die nicht so wichtig sind oder dass sie sich alle erledigt haben in der kapitalistischen Verbunden ist, das meine ich nicht, habe ich ja gesagt, aber dass trotzdem da im Kern ist eine Voraussetzung schon, also zum Beispiel, was du imperiale Lebensweise nennst. Ich weiß nicht, ob wir uns da einig werden, was das genau heißt, aber dass sich da viel ändern muss, ne? Nicht nur die Profitwirtschaft abgeschafft werden muss. Da bin ich d'accord. Aber meiner Meinung nach ist eine Voraussetzung dafür, dass diese Herrschaftsstrukturen und die ökonomischen Strukturen beseitigt werden, die jetzt sozusagen so ein, das immer wieder reproduzieren. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir dann auch unsere Lebensweise weiterentwickeln können, Ressourcen schonen, Umwelt schonen und so weiter. Also da würde ich dann schon für dran festhalten, auch wenn es klein klingt vielleicht. Ich würde auch sagen, also es gibt heterogene Kämpfe, die heterogenen, wir haben verschiedene Ziele, verschiedene Methoden. Methoden, verschiedene Gruppen, die kämpfen und so weiter auch zugegeben, aber ich finde, dass, da gehe ich vielleicht in die Richtung der Kollegin hier von Antifa K.K., dass diese Frage eigentlich darum geht, wie bringe ich die Sachen zusammen, diese, die letztendlich auch Klassenkämpfe sind, wie bringe ich die Sachen zusammen, wie finde ich die gemeinsamen Kerne, zum Beispiel, wo das ja zum Teil aus dem Autismus-Spektrum sehr gute Sachen kommen, ist ja Frauenfrage und Care Revolution, diese ganze also Reproduktionsarbeit und so weiter, da ist ja dieser Ansatz da zu sagen, das ist nicht die Frauenbewegung, ist nicht separat von der Gewerkschaftsbewegung im Kampf um bessere Bedingungen in Kitas und Krankenhäusern, sondern das gehört eben zusammen. So, das finde ich sind wichtige Ansätze. In die Richtung bin ich auch total dafür, klassenübergreifende Klassenorganisationen zu schaffen und aufzubauen und da mitzuhören. Das sind natürlich Einheitsfrontorganisationen. Ich finde, eine Einheitsfrontorganisation sind die Gewerkschaften selber. Da sind unterschiedliche Strömungen der Klasse, auch unterschiedliche politische Strömungen drin. Ich würde aber daraus nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass das diese Einheitsfrontorganisation den Aufbau einer revolutionären Parteiorganisation quasi überflüssig macht. Und zwei Sätze zu der Frage russische Revolution finde ich auch platt, in dem Sinne, dass man sagt, okay, die Bolschewistische Partei war halt vielleicht notwendig, um die Revolution herbeizuführen, aber sie hat dann ja auch zu der Demokratisierung geführt. Stimmt, die Bolschewistische Partei ist von einem Instrument der Selbstorganisation der revolutionären Tätigkeit zu einem Instrument der Unterdrückung geworden, der Diktatur. Finde ich, muss man sich aber auch genauer angucken. Die Bolschewistische Partei von 1917 ist nicht dieselbe Bolschewistische Partei, die eigentlich von Ende der 1920er Jahre. Parteien können ihren Charakter auch ändern. Die Zusammensetzung findet zum Beispiel seinen Ausdruck darin, dass alle Mitglieder des Zentralkomitees der Bolschewistischen Partei keines natürlichen Todes gestorben sind, außer Stalin, oder? Gab es noch andere? Also jedenfalls die allermeisten sind keine natürlichen Todes gestorben, weil sie entweder in Arbeitslagern oder sonst wo umgebracht worden sind. Also das muss man natürlich da auch genau hingehen. Da müsste man die Frage der Bedingungen der Revolution, der Isolation, des Scheiterns der deutschen Revolution, auch was das für Folgen hat für Russland und so weiter, kann ich jetzt hier natürlich nicht machen. Letzte Frage, Machtfrage. Letzte Frage. Ganz frei, also ja, ich bin dafür, die Machtfrage zu stellen. es geht aber nicht darum, dass eine Partei die Macht ergreift oder so, sondern dass die Klasse sozusagen durch Selbsttätigkeit, durch eigene Organe im Kampf schafft, die dann in der Lage sind, die Gesellschaft anders zu organisieren, selbst zu organisieren und die Macht auszuüben. Die Regierungsfrage, in die Regierung zu gehen, ist, finde ich, noch nicht die Machtfrage gestellt oder beantwortet. Ja, wollte ich das sozusagen auch sagen. Ja, gut, vielen Dank für die erste Runde. Dann dürfen sich Leute jetzt melden für Fragen hier hinten. Ach so. Okay. Dann irgendwie. Ja, ein bisschen lauter. Genau, aber eigentlich wollte ich gerade nicht mehr weil das Kapital verwaltet durch den bonapartistischen Staat heute die ganze Gesellschaft. Und wie will eine Linke, die sich nur sozusagen auf diese Alltagserfahrungen und nur darauf setzt, wie wollt ihr überhaupt einen Anspruch sozusagen, wie wollt ihr überhaupt gerecht werden, also dem Anspruch dieser gesellschaftlichen Solidaritätsbezug, wenn ihr halt eben keine, wenn ihr am Staat vorbei, wenn ihr an der Organisationsfrage vorbeigeht und ihr das gänzlich sozusagen ausklammert, wie wollt ihr das schaffen. Und ich dachte vielleicht auch noch an Thomas, und zwar, du hast ja davon gesprochen, dass es durch linke Parteien heute sozusagen Kämpfe in die Mitte der Gesellschaft getragen werden. Also nicht Linke, mit Podemos, mit Syriza und so weiter. Aber da ist halt meine Frage, okay, diese Kämpfe werden in die Mitte der Gesellschaft getragen, aber welche Partei oder wer soll dafür zuständig sein, erstens mal diese ganzen Kämpfe zu verbinden, also von diesen ganzen Modellen, die nebeneinander her existieren, von den ganzen Organisationen und solche Parteien wie Linke und Podemos und so weiter. Also wer soll das sozusagen alles koordinieren? Und wie sagst du, dass seit 68 diese verbindende Partei, wie du auch einmal der linken Zukunftswoche gesagt hast, also dass sozusagen Marx in diesem Briefwechsel in Freilich gerade sagt, dass eine kommunistische Partei nicht, also nicht sozusagen wie alle anderen Arbeiterparteien, also neben dem her existiert, sondern dass sie eine besondere Aufgabe haben. Wie soll das sozusagen heute gehen, dass man die ganzen Kämpfe in die Mitte der Gesellschaft kriegt und wer soll das sozusagen austragen? Also ohne dass man eine sozusagen diese besondere Partei macht. Okay. Dann dort hinten links oder. Okay, erst die Person noch und dann dort hinten links. Ja, meine Frage richtet sich auch an alle auf dem Podium. Und zwar scheint der Fall ja recht einig darin zu sein, dass sich das Bewusstsein innerhalb der Kämpfe entwickeln muss, um dann irgendwie zu einer besseren Gesellschaft zu führen. Aber es scheint ja nicht so auch, also von dem, was man an Kämpfen erlebt hat in den letzten 5-6 Jahren, scheint ja nicht darauf hinzuweisen, dass sowas tatsächlich stattfindet. Das heißt, meine Frage wäre dann, wer sollte dieses Bewusstsein da reintragen? Und ist es nicht auch wichtig, was schon vor den Kämpfen da ist, an Bewusstsein bei den Arbeitern und den Kämpfen zu setzen? Okay, willst du dich gerade noch mal melden, wer da hinten. Achso. Ich habe eine Frage, die eigentlich. Ich habe den Beitrag von den letzten Frau, ich habe den Namen leider vergessen, Prinzip, aber vielleicht wird er auch noch ein bisschen zu ein. Ja, okay. Und zwar hast du erst gesagt, dass, oder eingeräumt, dass es irgendeine Eigenlogik unterschiedlicher Kämpfe gibt. Und dann im zweiten Punkt wird dann wieder von einer Einheitsfront gesprochen. Das scheint mir im ersten Blick relativ widersprüchlich zu sein, dass man unterschiedliche Kämpfe und unterschiedliche Logiken in einer Front vereint. Und ja, wie du dir das vorstellst, und ich glaube, das ist ja das Kernproblem, vielleicht fällt noch einer Form dazu ein. Ja, danke, dann übergebe ich ans Podium. Freiwillige zuerst. Ich darf jetzt ja nur was zu Bewusstsein sagen. Also, individuelles Bewusstsein kann sich natürlich völlig unabhängig von Kämpfen entwickeln. Ja? Also, einzelne Leute können Erkenntnisse gewinnen, auch ohne Kämpfe. In Kämpfen kann sich Massenbewusstsein entwickeln. Aber da gibt es natürlich dann auch einen Unterschied. Das, was sich spontan in Kämpfen entwickelt, ist das, was Marx jetzt als nur gewerkschaftliches oder spontanes, also als spontanes Bewusstsein, also das sich spontan entwickeln kann, bezeichnet. Zum Beispiel in gewerkschaftlichen Kämpfen merken Arbeiter, dass es auf der anderen Seite die Kapitalisten sind und dass sie entgegengesetzte Interessen mit sie haben. Ja, aber sie können nicht das Bewusstsein in den Kämpfen darüber kriegen, wie sie eigentlich ausgebeutet werden. Ja, das normale Lohnarbeitsverhältnis heißt, ja, so der Arbeiter oder die Arbeiterin glaubt, dass sie ihre Arbeit verkauft und der Maßstab für sie ist, ob sie sich damit reproduzieren kann. Also so, kurz gesagt, Essen, Wohnen, Unterhaltung, Nachzucht betreiben kann. Ja. So beurteilt auch ihr Tarifabschluss. Kann ich davon leben oder nicht? Die Frage der Ausbeutung, ja, wie viel der Kapitalist in diesem Verhältnis gut macht, das Kapital vermehrt und neue Ausbeutungsverhältnisse schaffen kann. Dieses Bewusstsein kann man im gewerkschaftlichen Kampf nicht kriegen. Dazu ist die politische Intervention nötig. Und die ist halt immer schwach, wenn die Linke schwach ist, vor allem über die Zentren. Und das heißt, was man durchaus sieht, ist, dass zum Beispiel in bestimmten Schichten der Klasse, die bisher nicht kämpfen, weil die keine Kampferfahrung haben, dass da sowas wie gewerkschaftliches Bewusstsein gewachsen ist. Zum Beispiel bei Erzieherinnen oder im Krankenhaus, gerade in diesem Dienstleistungssektor, auch Logistik, Callcenter und so weiter. Ja? Da ist das tatsächlich was gewachsen. Auf dieser Ebene. Das drückt sich aus in gewerkschaftlicher Organisierung. Aus diesen Kämpfen dann wirklich die politischen Schlüsse zu ziehen, das hängt an der Schwäche oder an der Stärke einer Organisation, die in der Lage ist, in diesen Kämpfen auch eine Alternative zu der reformistischen, zu dieser grundlegenden reformistischen Frage, kann ich davon leben oder nicht, kann ich mich in dieses System einrichten, damit oder nicht zu entwickeln. Und da hast du recht, da hat sich nichts getan in den letzten Jahren. Okay, dann. Ja. Vielleicht auch zu der Frage Bewusstseinsentwicklung, also ich finde schon, dass man das sehen kann. Also zugegeben ist, oder was ich sagen will, ist, dass das Bewusstsein, politische Bewusstsein, Klassenbewusstsein, Vorstellungen einer anderen Gesellschaft, dass es überhaupt möglich ist, da überhaupt darüber nachzudenken, dass das massiv zurückgeworfen worden ist in den letzten 20 Jahren. Also da kann man auch darüber über die Ursachen diskutieren, mit Sozialismusversuche, die gescheitert sind oder wenn man sie so nennen will. Aber ich finde schon, dass man im Kleinen sehen kann, dass das Bewusstsein in den Kämpfen entwickelt. Also wenn ich bei der Charité war, ich bei dem Streik jetzt, wo es um den Personal ging, 2011 war ich bei dem Streik da, und ich finde, dass sich eine Menge getan hat in den Köpfen von den Leuten. wie funktioniert das Gesundheitswesen eigentlich? Ja, für wen machen wir das? Also was so ich finde, dass ich denke, dass ich mit jedem Streik, mit dem Arbeitskampf, mit dem solchen Konflikt auch viel weiter, also weitergehende Fragen stellen. Und dann hilft es natürlich, wenn Leute da sind und versuchen, da die Zusammenhänge herzustellen. Ich würde es vielleicht nicht ganz so absolut sehen, wie Matthias, dass es nur sozusagen nur die politische Intervention da das Bewusstsein entwickeln kann. Ich denke, das Bewusstsein entwickelt sich in Kämpfen, aber das ist natürlich hilfreich, dass sozusagen beschleunigt werden kann. Zur Frage mit der, ist es ein Widerspruch zu sagen, die Kämpfe sind heterogen, haben verschiedene soziale Basis, verschiedene Methoden und so weiter, verschiedene unmittelbare Ziele, ist es ein Widerspruch, das zusammenführen zu wollen, in Einheitsfrontorganisationen gemeinsam zusammenzubringen. Ich finde, dass es das nicht ist, weil sie meiner Ansicht nach einen gemeinsamen Kern. Also sie haben in dem Sinne nicht unterschiedliche Logik, dass das alles was ganz anderes ist. Wenn nicht ist der Kampf um Frauenfreiheit gegen Ausbeutung, gegen schlechtliche Ausbeutung ist eng verknüpft damit, dass zum Beispiel Frauenberufe im Krankenhaus, in den Kitas und so weiter halt natürlich deutlich schlechter bezahlt werden. Das ist ein Mittel dessen. Und deswegen gehört mir so ein gewerkschaftlicher Kampf und so ein gehört, dass es nicht irgendwas getrennt ist voneinander, sondern ich finde, dass es zusammengehört und was deshalb auch möglich ist, ohne dann die Eigenheiten und die sozusagen das, was dann, also das ist ja befruchtete Diskussion kann das auch sein, wenn sowas stattfindet. Das heißt ja nicht, dass sozusagen der eine oder andere überwinden ist. Ich wollte noch mal anfangen, dann nehme ich mir auf. Nee, sag mal kurz was. Also, wir machen später. Okay, und später. Ja, ich kann dir auch das geben. Also ich werde das jetzt ein bisschen umkreisen. Ich versuche nochmal kurz zum sozialistischen Büro, weil ich das tatsächlich interessant finde. Wir können jetzt ja hier nur Verweise machen. Wir können jetzt ja bis ins Letzte durchgehen. Ich habe in den 70er Jahren der Revolutionäre Kampf angehört. Wir haben aber mit dem sozialistischen Büro immer eng kooperiert. Und ich glaube, wenn man einen Rückblick auf Geschichte, man kann das alles im Internet abrufen, sozusagen, es gibt auch die ganzen Dokumente des SPD da. Ich würde sagen, man muss einen Blick auf die Geschichte zurück und entscheiden, ob ein Projekt gescheitert ist oder ob ein Projekt abgebrochen ist. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, über den wird man sich wahrscheinlich nicht definitiv klar, aber ich würde zum Beispiel sagen, die maoistischen K-Gruppen und die prosowjetischen DKP sind gescheitert und wir können alle froh sein, dass sie gescheitert sind. Ohne dass ich jetzt behaupte, wir haben nur Scheiße gebaut. Ja, aber wir können froh sein, dass sie gescheitert sind. Das haben wir jetzt hinter uns. Während das, was im Umfeld des sozialistischen Büros, des RK und anderer Gruppen möglich geworden ist, abgebrochen ist, weil die Kämpfe dieser Epoche abgebrochen sind. Sie sind abgebrochen in der Folge von Repressionen, wenn man sich erinnern kann, dass es Hunderttausende von Berufsverboten gegeben hat, dass haben die Leute damals selber gar nicht unmittelbar als so tragisch erfahren, aber damit sind natürlich Tausende von Lebensläufen zerstört worden. Und das hat natürlich schwere Folgen gehabt. Gleichzeitig, ich persönlich komme zum Beispiel aus der Jobberinnenbewegung, das war ein Teil, was ich politisch gemacht habe. Wir wollten unbedingt das Normalarbeitsverhältnis bekämpfen, wir wollten auf jeden Fall den 8-Stunden-Tag vermeiden, die Festanstellung vermeiden, also das, wonach sich heute viele die Finger lecken. Wir wollten da unbedingt raus und dann hat das Kapital irgendwann gesagt, wir haben so, kein Problem, schauen wir ab. Normalarbeitsverhältnisse, Festanstellung braucht es nicht zu geben. Und das hat wiederum Hunderttausende attraktiert und zunächst mal reingezogen in diese veränderte, schöne neue Welt, die auftauchte mit den 80er-Jahren. Das, meine ich, diese Sachen schließen sich zusammen zu dem, was ich abbrechen und kämpfen nennen würde. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, ist das Projekt des SP und einige andere Gruppen, die für die guten Gruppen dieser Zeit schlicht abgebrochen. Das ist ein großer Unterschied zu scheitern. Und insofern, das, was ich jetzt hier gesagt habe, wäre einfach eine Aufforderung, an anderer Stelle sich die Zeit und die Muße zu nehmen und die Geschichte des SP und des RK, was weiß ich, durchzugehen, so wie die Antifa-KK das offensichtlich auch getan hat und dass sich das in jedem Fall lohnen wird. Verbindende Parteien, das ist zum einen eine ganz tatsächlich abstrakte und theoretische Diskussion, die sehr lange zurückgeht. Da finden sich wichtige Texte auch im Internet in der Zeitschrift Luxemburg, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da gibt es eine ganze Serie von Artikeln zu. Das geht tatsächlich auf das genannte Maß. Okay, dann sage ich einfach, verbindende Partei da, was ich gut fände, als etwas, wo ich glaube, im Ertrag, ich glaube nicht, dass die Kämpfe der letzten Jahre so wenig, wie du gesagt hast, dass dann keinen Ertrag gegeben hat. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Ich glaube, dass sich einiges an Problemstellungen konkretisiert hat, dass wir tatsächlich auch teilweise Antworten hatten. Die IL ist aus dem Prozess hervorgegangen, 2004 ja offiziell gegründet, aus dem Prozess hervorgegangen, der 1999 begonnen hat. Damals haben sich 70er-Jahre-Linke zusammengefunden zu sogenannten Beratungstreffen. Die haben 3, 4, 5 Mal im Jahr auf Bundesebene sozusagen stattgefunden mit informellen Einladungen und wo man versucht hat sozusagen, wo sind wir eigentlich gelandet, was für eine Situation ist jetzt, was könnte jetzt interessant sein, wie können die Kämpfe zusammengebracht werden, was sind eigentlich die Aufgaben der nächsten Zeit. In diesen Beratungstreffen sind dann sukzessive Genossinnen aus den postautonomen Gruppen dazugeholt worden. Ich glaube, dass wir heute, Jahre später, wieder in der Situation sind, wo auf der Ebene konkreter Antwort auf die Organisationsfrage es eigentlich hochinteressant wäre, sich zu fragen, wie man sozusagen unter like-minded Leuten, die aber unterschiedlich haben, wie man da wieder so etwas wie so ein Beratungstreffen, das wäre unterhalb der Stufe Büro, sozusagen, aber mehr als das Nebeneinander von Unstan, CIL und Antifa-KK und wie es da immer noch gibt. Ich finde, so ein Beratungstreffen ist dringend an der Zeit, um einen Austausch herzustellen. Was ist die Erfahrung der letzten 10 Jahre? Was ist scheiße gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was müssen wir eigentlich jetzt wahren? Fände ich einen naheliegenden Schritt in der nächsten Zeit und ich hoffe, dass die Kämpfe das auch hervorbringen. Okay. Danke. Dann. Genau. Wir haben uns vorhin die Frage gestellt, wie der Staat. Entweder haben wir uns da falsch verstanden oder gar nicht so klar gemacht. Für uns ist es so, dass der Staat dort, wo uns das Gegenstück klar sein sollte, wirklich zurückgedrängt werden soll. In dem Moment, wo vielleicht irgendwelche Möglichkeiten aus welchen Gründen immer bietet, genutzt, ausgenutzt werden muss. Aber letztlich geht es nicht darum, den Staat zu übernehmen. Das sollte man nicht. Also, das ist ein Reduzieren, weil der Staat kann von diesem Geld Zweck sein, um zu einer freien Gesellschaft zu kommen. Genau, dann die Frage, wie soll Bewusstsein entstehen? Wir haben schon Erfahrungen mit Kämpfen gemacht, dass Bewusstsein entstehen kann. Wenn man einen Prozess vom Arbeitsgericht geführt hat und weiß, dass man in der zweiten Instanz seine Kosten allein tragen muss, und man verloren hat gegen den Arbeitgeber, dann ist klar, dass rechtliche Gesetze nicht neutral sind. Und daraus entstehen so Sachen, die Leute jetzt nicht von alleine vom Wertgesetz zurechtkommen, vielleicht nach ein paar Jahrzehnten oder so, keine Ahnung. Aber darum geht es ja nicht. Also es geht um die gegenseitige Hilfe und den Austausch, das zusammen ist nicht klar, in was für eine Situation leben wir. Also das Bewusstsein der Verhältnisse bekommen und dann dementsprechend sich daran vor Ort und dagegen ein. Ein Satz, also da hat ja auch Daniel recht gegeben und wir würden auch sagen, das Bewusstsein ergibt sich eben aus den Kämpfen und aus der gemeinsamen Theoriebildung. Und insofern eben eher weniger durch die Partei, die das den Arbeitern dann mehr bringt oder eben einfach rüberbringt. Das sind gemeinsame Prozesse. Okay, dann machen wir jetzt die letzte Frage. Ich habe noch eine Frage und könnten sich nochmal die Leute einladen. Wollen wir die drei noch machen? Ja. Also wenn. Ja, nur ganz kurz, das war jetzt für alle einfach immer so, dass gerade angedeutet, dass du es so sinnvoll hältst, ein weiteres Beratungstreffen, das genannt ist, einzusuchen und durch viele Gruppen da, alle, ich habe die Gruppen auch die Teile anzusetzen. Da würde ich vielleicht konkret fragen, mir ist es sofort in die Blockenpartei eingefallen, als irgendwie in Form sowas wie versucht wurde, was der dann vielleicht auch nicht mit Blockenpartei in dem Fall, oder was nicht funktioniert, was da vielleicht anders laufen könnte. Und noch zuletzt noch wird jetzt auch von Brutalität geredet, da würde ich noch mal vielleicht einfach noch mal wissen, was ihr genau darauf versteht. Brutalität. Ja, ich wollte auch noch mal auf was eingehen, was ich fand, was so aus Gemeinsamkeit ist und was mich total interessiert, ist, dass ihr alle offensichtlich als Bezugspunkt diese Kämpfe so wichtig findet. Ich muss sagen, ich nehme bei ganz vielen Menschen das wahr, dass es eigentlich eine unheimliche Müdigkeit gibt, zu kämpfen. Und zwar deswegen, weil der Kapitalismus halt gerade daran besteht, dass alle ständig kämpfen müssen. Und ich finde es, fände es sehr viel produktiver, mal von, also nicht Solidarität und Kämpfen ist gar wichtig, das muss ich gar nicht wegwischen, aber ich glaube nicht, dass das eine Perspektive ist. Ich fände es spannender, Schritt zurückzugehen und sagen, was ist eigentlich Kommunismus, was wollen wir eigentlich? Und würde dann sagen, naja, das ist halt die Verbindung quasi, das ist halt jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach ihren Fähigkeiten. Und wäre dann die Aufgabe einer Organisation, vor allen Dingen das zu ermöglichen, also Fähigkeiten und Bedürfnisse zusammenzubringen. Okay, meine letzte Frage ist, sie schließt relativ an das, was Markus gesagt hat, die Frage mit der Totalität. Es mag jetzt ein bisschen übersiegebrochen klingen, aber wir haben ja auch doch dieses Wort der Dialektik, also mit der Widersprüchlichkeit zu kämpfen. Und deshalb wüsste ich gerne, damit es jetzt aber auch nicht ausartet, würde ich es auch gerne an euch von der KMK vorstellen, weil es jetzt, glaube ich, ein bisschen viel mit, aber allein eigentlich auch gerne an die Gruppe Arbeiter machen. Nämlich sind nicht, wenn Kapitalismus das Verhältnis ist, was der Selbstwiderspruch unserer Gesellschaft ist, der Selbstwiderspruch des Wertes, der Widerspruch von Arbeit und Kapital, sieht das sich auch notwendig, aufgrund dieser Brutalität, die ihr angesprochen habt, so wie ich sie verstanden hatte, auch die Begriffe von Partei und Staat mit in sich hinein. Also, denn insbesondere, denn, da hätte ich euch vielleicht auch direkt widersprochen, sind Parteien ja jetzt kein Konstrukt des 20. Jahrhunderts, sondern des 19. Jahrhunderts. Und des bürgerlichen Staates des 19. Jahrhunderts ist eine Krise. Und können wir über diese Krise, oder müssen wir vielleicht auch, über diese Krise des 20. Jahrhunderts wecken und sagen, nein, diese bürgerlichen Kategorien, Partei, Staat, Demokratie haben wir nichts mehr zu tun, das interessiert uns nicht, das hat uns zum Totalitarismus geführt. Oder ist es nicht gerade der Selbstwiderspruch dieser Begriffe, den wir irgendwie aktiv als Linke durcharbeiten müssen? Danke. Sonst war keine Frage mehr, oder? Haben wir noch Zeit? Ich glaube, wir haben noch eine Frage, weil. Ja, meine zweite Frage schließt sich an meine erste an. Was, also, ist Reformismus dann, das von der Art, wie jetzt über die Bewusstseinsbildung gesprochen wurde, ist Reformismus dann überhaupt eine Gefahr? Und was würde, sollte man dann eigentlich tun in dem Zusammenhang von Bewusstseinsbildung? Ja, danke. Wer will anfangen? Das mit dem Beratungszentrum Blockify-Konstellation, weil ich tatsächlich glaube, dass die Blockify-Konstellation das Milieu ist, in dem das, aus dem es heraus entstehen sollte. Am historischen Beratungstreffen in der veränderten Situation war das sehr informell, man konnte sich quasi selbst ernennen und Mitglied des Beratungszentrums sein. Und dann war das sozusagen in gewisser Weise auch ein Klüngel. Das wäre heute, glaube ich, so nicht mehr möglich, weil einfach Verhältnisse anders sind. Gleichzeitig würde ich für, glaube ich, unproduktiv halten, wenn man sich beschließen würde, man macht das im Plenum oder man macht das über entsandte Repräsentanten, weil ich glaube, dass das weder das Vertrauen noch die Erfahrungsintensität noch die Freiheit des Austauschs ermöglichen würde, für das Beratungstreffen, glaube ich, ganz entscheidend war. Und insofern kann ich dir leider keine Antwort geben, weil ich nicht weiß, wie genau das 1999 waren wir ganz alleine, niemand hat geschimpft, weil wir uns zusammengesetzt haben. Heute würden alle zu Recht schimpfen, wenn einige sich zusammensetzen. Trotzdem glaube ich, dass das kein. So, egal. Ja? Irgendwie so muss es gehen. Wenn wir kämpfen, stimmen wir in einer Hinsicht zu, was die Ermüdung angeht, auch was die ritualisierten Sachen angeht, auch was die momentistische Ideologie, also die Überhöhung von Kämpfen angeht, auch was die Zuschreibung angeblicher Kampfesbereitschaft, wie man das ja jetzt in Griechenland sieht, ja, also das ganze Gebrüll über den Verrat von Tsipras funktioniert ja nur, weil dieselben Verratsbrüller im Hintergrund glauben, dass es da unglaublich kampfbereite griechische Massen gibt, was sich für Unsinn halte. Das ist es. Dennoch möchte ich jetzt einen Sprung machen. Die Kämpfe des 20. Jahrhunderts, auch schon des 19. Jahrhunderts, waren und einige dieses Jahrhunderts waren durch einen unglaublichen Enthusiasmus getragen. Auf einmal ist es möglich, dass alles sich ändert. Und das Besondere am arabischen Frühling, der ja komplett in jeder lokalen Hinsicht, wenn man von Tunesien abzieht, gescheitert ist. Das Besondere am arabischen Frühling dabei war, dass der Enthusiasmus des Tahrirplatzes sich weltweit übersetzt hat, dass diese Form des Aufstands, wir kommen zusammen auf den Platz der Stadt, auf den größten Platz der Stadt und verlangen den Sturz des Regimes. Dieses ist 2010 folgende weltweit verstanden worden. Man hat es weltweit eingetragen, bis zu Occupy, Occupy, Gezi-Park und so weiter hat es getragen. Und diesen Enthusiasmus ist meines Erachtens eine unverzichtbare Kraft im Prozess der Gesellschaftsveränderung, diese spontane Verbindung von Millionen, das spontane Absehen von der Alltagsscheiße und der Beschluss, ich bleibe auf dem Platz und wenn sie die Kamele erschicken, dann schlagen wir sie zusammen und so weiter und so weiter. Und wegen dieser Eskalation, die in jedem einzelnen Kampf schlummert, würde ich trotzdem sagen, wenn man dieses Moment eskalatiert, das würde nicht gehen. Dennoch, um dir nochmal zuzustimmen, die Frage, wie steigen wir aus der imperialen Lebensweise? Meines Erachtens eine entscheidende politische Frage des 21. Jahrhunderts, wird sich, glaube ich, auch im Kämpfen verdichten, ja, aber es ist eher eine Frage auch der Änderung von Lebensweisen, die viele Einzelne dann sich miteinander verbinden in ihrem Alltag machen und da helfen, glaube ich, Kämpfe relativ wenig. Noch ein Punkt noch? Vielleicht auch noch ein Abschlussstatement. Genau. Abschluss, die Frage mit den Parteien und so weiter. Ich halte, deswegen sage ich, ich halte das ganze Begriffsgerüst reformistische Partei, revolutionäre Partei für historisch nicht mehr angemessen. Das hat eine bestimmte Epoche getragen, die ist abgeschlossen. Ich will dann weiter über diese Epoche gar nichts sagen. Wir haben das Problem, das schließt sich ein bisschen auch mit Benny zusammen. Wir haben das Problem der Müdigkeit, der Aussichtlosigkeit, des Umstandes, dass sozusagen freiwillige Knechtschaft eine Lebensweise ist, die Millionen spontan wählen. Und wir haben extrem stabile Verhältnisse, besonders in Deutschland, mit einer 70%igen Zustimmung geschätzterweise zum gegenwärtigen Regime und zur gegenwärtigen Politik. Unter diesen Umständen, in diese Müdigkeit, in diese durchgängige freiwillige Knechtschaft, in diese erzwungene und gleichzeitig doch gewählte Zustimmung zu bestehen, treibt man nicht nur von ganz links, ganz links sozusagen die Kondensierung und Artikulation der Überschüsse über die Welt raus, ist zwingend, aber sozusagen, ich glaube, dass überhaupt in keinem kapitalistischen System, und wie es denn angeblich funktioniert, festgeschrieben ist, dass der Umgang mit Griechenland jetzt so hätte erfolgen müssen, wie er erfolgt ist. Wenn es uns gelingt, die 30%, die es in Deutschland ja offensichtlich gibt, jenseits der 70% zustimmen, politisch zu artikulieren, würden sich, glaube ich, die Verhältnisse 70-30 ins Rutschen kommen. Hätte man die Chance, über eine Parteifamilie, eine staatliche Politik zu haben, die nicht so mit den Leuten in Südeuropa umgeht, wie das jetzt möglich war. Dieses Ziel lohnt sich und für dieses Ziel, glaube ich, stehen diese merkwürdigen Linksparteien, mit denen wir seit 20, 30 Jahren zu tun haben. Deswegen halte ich sie für notwendig und deswegen halte ich es für notwendig, dass Radikale Linke einen produktiven Bezug auf diese Formation haben, weil die sind es, die zuerst einbrechen werden, in die 70%ige Zustimmung. Und ohne dass wir diese 70%ige Zustimmung und diese Müdigkeit, diese Enttäuschung, diese Einfallslosigkeit, diese Fantasielosigkeit, ohne dass wir die auch sozusagen in kleinen Dimensionen verschieben können, wird gar nichts gehen. Und eine deutsche Gesellschaft, die sozusagen, sage ich mal allgemein, ein Linksbündnis wählen würde, wäre eine andere Gesellschaft. Wir wären nicht im Kommunismus, das ist jetzt vollkommen klar, aber ich glaube, es würde uns und vielen anderen besser gehen und insofern lohnt sich diese Art von Aktivität und mit Reformen und Revolution, das kommt alles wirklich ganz später, wenn es überhaupt jemals nochmal in dieser Art und Weise sich stellt. Ja. Oder wollt ihr? Also ich bin auch für den Kommunismus, ich bin dafür, jeder hat seine Fähigkeiten, jeder hat seine Bedürfnisse. Und ich halte mich, glaube ich, dass das in Organisationen als Mittel quasi vorwegzunehmen ist, dass sozusagen man keine kommunistische Insel in dieser kapitalistischen Gesellschaft irgendwie hinkriegt, Kommunen oder sowas. Ich meine, dass ich nachher das auch nicht gescheitert oder abgebrochen wurde. Die Frage ist für mich, wie kommt eine Gesellschaft hin? Also wie können wir das gesellschaftlich durchsetzen? Und da finde ich schon Kämpfe zentral. Also durch Kämpfe, dadurch, dass die Masse Bewegung kommt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es anders funktioniert, dieses System abzuschaffen und ein anderes aufzubauen. Müdigkeit habe ich auch manchmal, vor allem nach langer Diskussionsmotivierung, weil ich das jetzt ja auch sehr interessant fand und befruchtend. Aber ich finde vor allem, was müde macht, sind diese individuellen Kämpfe. Also dieses, was du sagst, Kapitalismus ist ständig kämpfen. An jeder Freund um die Kohle und alles und so weiter. Das finde ich noch müde, aber kollektive Kämpfe können auch ganz anders wirken. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ich bin sehr viel bei verschiedenen Arbeitskämpfen, bei betrieblichen Sachen und so unterwegs, mit Leuten, die dann ja selbst auch persönlich durch diese Erfahrung schon gemacht und alles andere werden als müde, sondern sehr ausdauernd. Also deswegen glaube ich, dass es auch nicht die Müdigkeit zu verbinden. Letzter grundlegender Punkt, und vielleicht ist es jetzt ein bisschen blöd, dass ich nach dem Tod, welche Fragen haben wir noch? Das ist ja Reformismus, das haben wir die Kontrolle, welche Fragen haben wir noch? Also ich würde gerne noch kurz was zu Thomas sagen. Also, also kurz ein Satz, Griechenland zu sagen, also da stimme ich nicht mit dem ein, dass es da keine Kampfbereitschaft für Soldaten oder so, es hat ja eine ganze Reihe von Generalstreiks und Bewegungen und so weiter gegeben. Gleichzeitig gibt es als möglich auch Verwirrung, Frustration, Müdigkeit und so weiter, das alles. Aber trotzdem will ich das nicht so stehen lassen, dass es da die Kampfbereitschaft, wenn die Leute sehen, dass es sich um was lohnt zu kämpfen und dann das ist geil. Aber was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, und vielleicht ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich vor dir rede, oder, das ist ja eher ein offener Diskussionsprozess, der weitergeht, ich kann nicht nachvollziehen, warum es alles anders ist. Also was du sagst, die gesellschaftlichen, es gibt gesellschaftliche Mehrheiten für das interne System. Mein Anschlag ist, dass der Normalzustand im Kapitalismus die herrschenden Ideen sind, die wir herrschen. Und das ist im Ausnahmefeld anders. Also in vorgeschichtlichen oder sozialen Situationen ist das anders. Aber das ist erstmal der Normalzustand. Und da, ich würde das nicht so auf Dauer stellen, wie ich das jetzt bei dir rausgehört habe, dass das quasi, also da würde ich auch sagen, in Geschichte zurückgeblickt, hat es auch Sprünge im Bewusstsein gegeben. Ja? Also, dass manche Situationen sich dann. Russische Revolution im 1905 sagen die Leute noch Sachen mehr vor sich her und ein paar Jahre später schaffen wir den Kapitalismus ab, unabhängig davon, was rausgeworden ist. Ja, also es gibt schon auch da, wo ich zu pessimistisch stehe, das irgendwie auf Dauer zu stellen. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber was ich bei dir raushöre, ist zu sagen, was ich ja gut finde, ist, dass du dich positiv beziehst auf die BL und auf dieser Spektrum der Postautonomen und so, oder sich positiv bezieht auf die neue Information oder auf die Kämpfe, die stattfinden. Da steht da so eine Trennung. Also da sind die ganzen Kämpfe und da sind die linksradikalen Organisationen. Ich habe eigentlich nicht so wirklich was miteinander zu tun. Und da finde ich, es gibt keine Konkurrenz zwischen den Ideen oder zwischen den beiden. Natürlich gibt es eine Konkurrenz. Also natürlich ist eine Konkurrenz mit Ideen. Es macht auch einen Unterschied, ob ich sage, ja, ich will, dass die Gesellschaft verändern, dadurch, dass ich eine Parlamentsmehrheit kriege. Oder ich sage, ich will die Gesellschaft verändern, dass ich die Massenbewegung bringe und das ganze, den ganzen Laden umstürze. Natürlich ist es eine Konkurrenz. Das heißt ja nicht, also ich bin ja in der Linkspartei sogar Mitglied und kämpfe dafür diese Ideen. Aber es ist natürlich eine Konkurrenz von Ideen. Und ich finde auch falsch, da irgendwie hinterher mitzuhalten. Also dann zu sagen, ja, das ist dann alles toll, das geht also in die Mitte der Gesellschaft und wir sind dann woanders. Sondern es geht ja gerade darum, klar, in die Mitte der Gesellschaft, der Klasse reinzukommen, da die Kämpfe zu führen und dadurch daraus mehr zu entwickeln, auch in Richtung radikaler Lösungen. So würde ich das sehen. Und das sehen wir, glaube ich, dass all diese Formationen, die da und so weiter, und auch die Platzbesetzung, die du erwähnt hast und so weiter, dass das ein Suchprozess auch ist. So nach, dass es da schon versucht wird, finde ich auch vollkommen daran teilzunehmen. In dem Sinne auch der Gefahr des Reformismus. Gefahr des Reformismus ist meiner Ansicht nach, kann das ein Fortschritt sein, wenn Leute reformistisches Bewusstsein in dem Sinne, dass sie glauben, die Gesellschaft, die heute besteht, die kapitalistische Gesellschaft überwinden zu wollen, und wenn sie erstmal den einfacheren Weg wählen und denken, das geht irgendwie über reformistische Schritte, das kann sogar ein Fortschritt sein für manche. Aber insgesamt ist es natürlich ein Hindernis und es geht darum, den Leuten zu helfen, das zu überwinden und zu revolutionären Schlussfolgerungen zu kommen. Ja, das finde ich mein wichtigster Punkt. Daran teilnehmen, eingreifen und versuchen, sich dann weiterzuziehen. Okay. Zuerst die Frage Kapitalismus zum Staat und das Ganze miteinander. Natürlich brauchen die Kapitalisten Staat jetzt diese Minderheit, um die Mehrheit zu unterdrücken und dort zu teilen und zu differenzieren, Teil und Herrsche, brauchen sie einen Apparat, der scheinbar neutral in dem Ganzen steht. Parteien sind ja nochmal was anderes. Und es gibt die Parteien der Bürgerschaft, die verschiedene Fraktionen des Kapitals vertreten, Kleinunternehmer, Exportkapital oder sonst was, unterschiedliche Zusammensetzungen, die sich dann in Demokratie geben müssen, um noch als Volkspartei zu entscheiden. Aber die interessieren uns ja auch nicht. Interessieren tut uns ja die Tatsache, dass dass damals dann sozialdemokratische Arbeiterparteien gegründet wurden, in verschiedenen Ländern, die das klar dazu hatten, eine neue Gesellschaft zu errichten und weil Parteien, Organisationen, die auch die Gewerkschaften mit ihnen aufgebaut wurden, ja das Einzige sind, was die Arbeiter haben für diese neue Gesellschaft. Die können ja nicht wie die Bourgeoisie schon unter Feudalismus ihre Reichtümer anhäufen, immer stärker werden. Also die Organisationen haben sie, das ist ja auch klar, dass das ein Kampfplatz selber wurde. Das heißt, dass wenn die Bourgeoisie verhindern will, dass diese Parteien die Revolution machen, dann müssen sie versuchen, in diesen Parteien selber Einfluss zu nehmen. Und sie haben es ja geschafft, die Mehrzahl der sozialdemokratischen Partei ist so Parteienfrau, die auf dem Boden des Systems stehen, die höchsten sagen, wir wollen es reformieren oder vielleicht in die Reform zum Sozialismus kommen, aber auf jeden Fall wollen sie dieses System darin bleiben, dann kommt der Begriff Reformismus. Und damit haben Revolutionäre das Problem, dass sie in der Klasse selber sozusagen den Klassengegner haben, der aber eben nicht einfach über den man das Volk schlagen kann, wie man eine CDU, eine FDP oder sonst was, eben weil sie sich auf Teile der Klassen stützen können oder auf große oder auch auf Mehrheiten. Und diesen Reformismus muss man auch unterscheiden von diesem natürlichen Reformismus, jeglich dessen Ausgebeuteten unterdrückten, dass er innerhalb des Systems erstmal für Verbesserung seiner Lage kämpft. Darauf bauen die aus, aber darauf machen die auch ein politisches Instrument, eine Bewegung, die historisch notwendig ist, um dieses System zu überwinden, weil sonst in die Barbarei führt, diese Bewegungen zu kanalisieren, abzustoppen und im Rahmen des Systems zu halten, mit allen Tricks und Mitteln, nicht nur mit irgendwelchen schönen Sprüchen. Also das war die zweite Frage dann schon zu Reformismus. Und dann sind wir an dem Punkt, jetzt vielleicht noch ein Abschluss. Ja. Also, man darf einen Sieg raus, also, wenn man nicht vorwerfen, dass die Revolution nicht macht, das hat er nicht gesagt, dass er es machen will. Aber man darf das verraten, was er, wenn er das verrät, was er gesagt hat, dass er es tun will. Und wenn man es nicht tut, dann unterstützt man solche Mechanismen. Ja, dass die Erwartungen der Leute enttäuscht werden, was letztlich nicht nur zu enttäuschen, sondern auch zu einem Schlimmeren wie Faschismus oder sonst was führen kann. Wenn die Linke so kläglich auf den Lauf führt, dann immer wieder. So, jetzt, und dann sind wir auf dem Punkt, und ich dachte, ich hätte das deutlich gesagt, es gibt, man muss für Massen, um Massenbewusstsein zu entwickeln, Massenorganisationen aufzubauen, muss man den Kämpfer. Aber wir haben auch die Last von 90 Jahren Niederlagen und selber haben wir genug erfahren. Und wenn es nur 2 oder 5 Jahre sind Niederlagen, die müssen aufgearbeitet werden, weil das ist das Ganze, in jeder einzelnen Niederlage wurde die Schwächung des Vertrages der Linken deutlich und daran kann man arbeiten. Und das kommen wir nicht drum herum, indem wir irgendwelche neuen Rezepte, die im Grunde auch schon 250 Jahre alt sind, auskochen oder uns auf bestimmte Aktionsformen oder sonst was fabrizieren, denn wir müssen die Klassenverhältnisse besuchen, wir müssen besuchen, welche politischen Akteure, welche politischen Bestrebungen haben und dann untersuchen, wo positioniert sich da eine revolutionäre Linke, die dann auch einen Erfolg haben will. Danke, dass man hier so schön zu mir kommen hat. Abschluss. Ja, um es vielleicht aufzugreifen, ich habe es anfangs noch nicht erwähnt, wie gesagt, es ist ein offener Diskussionsprozess. Wir werden nach der Veranstaltung auch noch ins Albatros gehen, bevor ihr natürlich euer Abschlussstatement auch macht. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, hier zu kommen. Jetzt seid ihr aber unter Druck kurz. Ich weiß, wir haben jetzt, glaube ich, ein großes Abschlussstatement vorbereitet. Ich würde einfach noch auf eine Frage eingehen, das war ja nach der Totalität. Würde ich ganz lieblos ablesen. Das haben wir in unserem Strategiepapier vorläufigerweise folgendermaßen definiert, nämlich dass die Totalität gebunden ist an abstrakte Arbeit, Ware, Mehrwert, Akkumulation, Zweigeschlechtigkeit, geschlechtlich konnotierte, unentlohnte Produktionsarbeit, einen rassifizierten Nationalstaat und Imperialismus. Die ganze Scheiße. So, und, ich wollte mal ganz kurz auf die Frage antworten mit der Müdigkeit und den Kämpfen. Es lässt sich schon feststellen, dass die Müdigkeit nicht da ist, oder ich kann es vielleicht nicht nennen. Nee, die Müdigkeit, das muss man nicht nach Kampf betrachten. Also wenn man sich die Weltkolleginnen und Kollegen sieht, die an der Basis wirklich abgefuckt sind von dem, was dann die Leitung dort gemacht hat, die haben 4 Mitgliederversammlungen gesagt, so, wir wollen das nicht, wir wollen kein anderes Ergebnis. Und da ist keine Müdigkeit da, sondern eher Wut und die Frage, wie weitergehen, was könnte die Perspektive sein. Und das ist das, was wir mit unserem Konzept anknüpfen und dann sagen, okay, das sind Bedürfnisse weiterhin da, auf die wurde keine Antwort gegeben vom Bestehenden, die kann man da weitergeben. Und deswegen würden wir auch alle einladen, sich mit uns auseinanderzusetzen, mit unserem Konzept, weil das auch was Praktisches daraus soll, das soll nicht bloß ein totes Theoriegebilde werden. Und letztlich, glaube ich, kann man zur Müdigkeit hinkämpfen, nur einzeln, das sind Zitate aus dem bekannten Text, uns aus dem Elend zu lösen, können wir nur selber tun. Und das wäre dann der Aufruf. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Ausdauer. Und wie gesagt, wer noch mitkommen will, weiter zu diskutieren im Albatros. Wir treffen uns gleich unten vorm Kurs, nachdem ihr abbaut.